Disclaimer, ich bin Ricky, ihr hört jetzt gleich Ricky MMA oder Ricky, eines dieser beiden Podcast-Projekte, müsstet ihr euch ausgesucht haben, wenn ihr diese Nachricht hören könnt. Es geht auch gleich los, ich möchte euch gar nicht lange aufhalten mit unnötigem Gelaber. Ein kleiner Hinweis, bevor es dann wirklich jetzt hier richtig zur Sache geht, und zwar das Brot des Podcasters sind, wie ihr wisst, die Downloadzahlen, die Likes, die Retweets und auf YouTube von mir ist auch ein Daumen nach oben. Aber manchmal reicht das nicht aus. Manchmal, ja, möchte man seinen Lieblingspodcaster darüber hinaus noch unterstützen. Und auch ich biete diese Möglichkeit an. Ihr könnt mir ein Geschenk schenken oder einfach eine kleine Geldspende zukommen lassen. Und zwar entweder über Amazon oder PayPal. Guckt einfach mal bei nonpg.de/Dankeschön vorbei. Da könnt ihr die für euch attraktivste Option aussuchen. Wem das zu aufwendig ist, der kann auch einfach auf paypal.me/RickyPalm klicken und mir einen Euro, sage ich jetzt mal, in den Hut werfen. Ich glaube, unter einem Euro machen es die bei PayPal auch nicht. Ihr könnt mir natürlich auch mehr in den Hut werfen, aber ja, ich bin, wie gesagt, fast schon zufrieden mit Downloads, Likes, Retweets und den berühmten Daumen nach oben. Viel Spaß jetzt mit dem Podcast. Hallo, liebe Podcast-Zuhörer, auch ihr seid mit dabei, wie immer als letztes, leider Gottes. Aber letzte Woche wart ja auch die Letzten, die gegangen sind. Also mit euch habe ich die Sendung beendet und mit den YouTube-Zuschauern beginne ich die Sendung meistens. Ich finde, das ist nur fair und zeigt auch, was für ein guter Mensch ich bin. Von daher müsst ihr vielleicht in Zukunft irgendwie eine Möglichkeit finden, dass ihr zu Beginn auf YouTube dabei seid und den Rest dann als Podcast nachhört. Das wäre die Ideallösung, dann verpasst ihr garantiert nichts von meiner kleinen, aber feinen Session. Ich habe gerade schon begonnen, die YouTube-Leute aufmerksam darauf zu machen, dass es endlich soweit ist, denn mein Rankings-Video habe ich veröffentlicht, ich glaube am Montag. Also wer von euch Podcast-Hörern noch nicht Wind davon bekommen hat, geht einfach mal auf YouTube, gebt Ricky MMA ein und dann findet ihr das Video zu den Rankings, zum Ranking-System, so muss man es ja eigentlich sagen, relativ weit oben. Ich denke mal, das war das zweite Video, das ich veröffentlicht habe, ja, in dieser Woche. Also jetzt, wenn ich jetzt 185 unseren kleinen Podcast hier mit dazu zähle, muss man ehrlicherweise sagen. Aber die Videos, und das macht's für euch einfach, sind natürlich auch benannt. Von daher könnt ihr es euch ganz einfach machen und gebt einfach Ricky MMA UFC Rankings ein. Dann solltet ihr es auch auf YouTube finden. Also schaut da mal vorbei. Lasst mich wissen, wie euch dieses Modell gefällt, welche Verbesserungsvorschläge ihr habt. Da gab es auch schon ein paar Leute, die mit mir interagiert haben auf Twitter. Das freut mich natürlich. Es gab zum Beispiel die Anmerkung, dass vielleicht meine Überlegung, inaktiven Kämpfern Punkte abzuziehen, ungerecht werden könnte, wenn diese Kämpfer unter Umständen keine Kämpfe angeboten bekommen. Das muss man dann und wann vielleicht schon noch ein bisschen gerade rücken und vielleicht gibt's dann hier auch eine Ausnahmeregelung, wenn es wirklich keine Kämpfe für einen bestimmten Kämpfer geben sollte. Ich habe mir aber gedacht, es kann fast nicht sein, dass du länger als ein Jahr ohne Kampfangebot bleibst. Logisch, wenn du dich verletzt und so, ist ja nochmal was anderes. Und aber so gänzlich ohne Angebot seitens der UFC auf Gegner XY zu treffen, das kann ich mir nahezu nicht vorstellen. Das heißt, ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn ihr euch einfach die Zeit nehmt, jetzt vielleicht noch über die Feiertage und über Neujahr oder so und euch mal ganz kurz das Video reinzieht. Lasst euch nicht abschrecken von 16 Minuten, davon sind 4 Minuten die ersten Rankings, die ich zusammengerechnet habe, die natürlich noch überhaupt nicht aussagekräftig sind. Das wird euch aber mehr oder weniger durch mein Video im Vorfeld dann erklärt, warum es vielleicht 1-2 Jahre braucht, bis so ein Ranking wirklich aussagekräftig ist, vielleicht sogar 3 Jahre, aber mein Gott, Rom wurde ja auch nicht an einem Tag erbaut, das wissen vor allem die Geschichtsfans unter euch. So, im Chat ist endlich mal ein bisschen was los, es ist das erste Mal für mich, schreibt Jim. Hallo Jim. Und ich freue mich sehr, dass es für dich heute das erste Mal ist. Es war schon als sehr, sehr junger Knabe für mich immer ein Anliegen, der Erste zu sein, wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, heute möchte ich natürlich so ein bisschen über UFC 207 sprechen. Es gab den Cyborg-Doping-Befund, sage ich mal. Josh Barnett hat es auch erwischt. Lass uns einfach mal damit anfangen, solange bis der Chat vielleicht auch ein bisschen aktiv wird für die Leute, die zum ersten Mal dabei sind. Ihr könnt hier im Chat eure Gedankengänge gerne kundtun. Schreibt einfach, über was wir mehr oder weniger miteinander reden sollen. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie. Ich bin der Meinung, ich kann eine ganze Menge davon beantworten. Also ich würde mich wirklich freuen, wenn das wie immer sehr interaktiv vonstatten geht hier. Und ich habe ja UFC 207 in meiner Videobeschreibung ganz vorne stehen und das ist kein Zufall. Normalerweise mache ich ja keine Previews, aber bei UFC 207 bin ich der Meinung, gibt es genügend Themen, die wir ansprechen könnten. Ja, und solltet ihr da Ideen haben oder Fragen, einfach mal in den Chat posten. Da würde ich mich drüber freuen. Jetzt aber zu Chris Cyborg und ihrem positiven Dopingbefund. Ich glaube, letzten Donnerstag, kurz nachdem ich off-air gegangen bin, platzte die News raus, dass Chris Cyborg von der USADA geflaggt wurde. Wenn ich es richtig verstanden habe, geht es hier um ein Präparat, das benutzt wird. Und das ist jetzt alles so ein bisschen Halbwissen. Ja, also ich kenne mich, wie gesagt, in der Dopingwelt nicht allzu gut aus und versuche mir das dann in diversen Foren anzulesen. Und hier gibt es ein paar widersprüchliche Äußerungen bezüglich der Substanz, auf die Cyborg positiv getestet wurde. Angeblich soll sie wohl ein Mittel intus gehabt haben, das sie verschrieben bekommen hat, aufgrund des extrem krassen Weight Cuts, den sie zuletzt über sich ergehen lassen musste, der ja auch dazu geführt hat, dass sie zwei Kämpfe, laut eigener Aussage, zwei Titelkämpfe für den Women's Featherweight-Titel absagen musste. Und auf was wollte ich hinaus? Genau, die Präparate, die sie genommen hat, um ihren Körper praktisch wieder hochzufahren, auf die wurde sie wohl jetzt positiv getestet oder auf eines dieser Präparate. Das wurde von ihrem Arzt verschrieben, so weit, so gut. Eigentlich ist sie dann natürlich verpflichtet, das Ganze an die USADA weiterzuleiten und zu sagen, hey, Fall XY ist eingetreten, ich muss jetzt dieses Medikament nehmen, sagt jedenfalls mein Arzt. Also solltet ihr mich auf dieses Medikament positiv testen. Hier ist mein Rezept, sage ich jetzt einfach mal so unwissend. Ich denke mal, man kann das Rezept einreichen. Ihr wisst jetzt Bescheid und müsst euch also nicht wundern, dass ich auf dieses Medikament positiv getestet werde. Dieses Medikament nimmt man wohl, um auch viel Gewicht zu verlieren und den Körper nach so extremen Gewichtsreduzierungen wieder so ein bisschen ja dabei zu helfen, sich zu stabilisieren. Also das macht schon alles Sinn, dass sie das Intus hatte. Das große Problem, was sie aber hat, ist, dass sie es nicht an die USADA weitergemeldet hat. Und die Statuten sind da relativ eindeutig. Wenn du irgendwas zu dir nimmst und das nicht meldest, ob das jetzt einen Grund hat, dass du das nehmen musst, ja, aus gesundheitlichen Gründen oder sonst irgendwas, ist völlig belanglos. Wenn du es nicht an die USADA meldest und sie testet dich darauf positiv, wirst du für ein Jahr, Minimum für ein Jahr gesperrt. So einfach ist es. Und ein ähnliches Schicksal steht ihr jetzt auch ins Haus. Ist natürlich für die UFC ein bisschen doof gelaufen. Sie rufen diese Featherweight Division ins Leben, extra für Cyborg, dann lädt sie zweimal den Kampf ab, das stößt der UFC sowieso schon vor den Kopf und jetzt auch noch der positive Dopingtest und im Endeffekt steht man jetzt mit einer Featherweight Division da, die aktuell wirklich nur zwei Kämpferinnen beinhaltet, nämlich Jermaine de Randami und die gute Holly Holm. Und bei Holly Holm wissen wir, dass sie natürlich weiterhin ein Auge auf die Bantamweight Division hat. Ich würde sogar behaupten, dass das die Division ist, die ihr noch am liebsten ist, weil da natürlich mehr Interesse drauf liegt, gar keine Frage. Und man muss ja ehrlich sein, sowohl Holly als auch Jermaine waren mehr oder weniger Platzhalter, weil halt eben Chris Cyborg jetzt nicht so schnell einem Kampf zustimmen konnte, entweder gegen Holly oder gegen Jermaine, hat man sich dazu entschlossen, die beiden Damen erstmal gegeneinander anzutreten zu lassen und folgedessen im Sommer zum Beispiel Chris Cyborg dann die Siegerin dieses ersten Featherweight-Kampfes in der UFC, Chris Cyborg vorzusetzen, so muss man sagen. Das Ganze geht jetzt natürlich nicht so richtig auf. Man muss jetzt erstmal abwarten, was genau dabei rauskommt bei den Untersuchungen seitens der USADA, wie lang Cyborg dann gesperrt wird. Der Test fand, glaube ich, am 9.12. statt. Habe ich mir das irgendwo notiert? Nein, natürlich nicht. Aber Anfang Dezember, Mitte Dezember, das heißt, sie wird auch nicht vor Dezember 2017 wieder kämpfen. Sie fällt also, man kann wirklich sagen, ein Jahr aus. Also es ist jetzt nicht so wie bei John Jones, wo sich einfach der Prozess der Straffindung ewig lang hingezogen hat und bis die Sperre dann ausgesprochen wurde, ja, waren schon 4-5 Monate rum. So ist es bei Cyborg nicht. Sie wird wirklich bis Mitte Dezember 2017 Minimum nicht mehr kämpfen können. Und ja, ist ein bisschen doof gelaufen für die UFC. Josh Barnett wurde ebenfalls positiv auf irgendwas getestet. Da ist noch nicht genau klar, was das jetzt genau war. Ja, die USADA hat Josh Barnett nur darüber unterrichtet, dass er positiv auf eine Substanz getestet wurde. Josh Barnett und die USADA wissen auf welche Substanz, aber die Kämpfer können zum einen selber entscheiden, ob USADA das Ganze publik machen soll, auf was man positiv getestet wurde oder nicht. Es kann gut sein, dass Josh Barnett vielleicht überrascht davon ist und wurde, dass er da einen positiven Dopingbefund hat und das Ganze jetzt erstmal überprüfen lassen will, und deswegen wurde noch nicht bekannt gegeben, auf welche Substanz er positiv getestet wurde. Barnett, das wisst ihr, hat natürlich eine gewisse Doping-Vergangenheit, von daher macht das ein bisschen stutzig. Ich bin mal gespannt, was da dann letzten Endes rauskommt. Josh Barnett war für mich jetzt nicht der Erste, den ich auf der Doping-Liste gesehen habe, oder ja, hat mich schon ein bisschen überrascht, muss man ehrlicherweise sagen. Aber man sollte vielleicht noch nicht zu vorschnell urteilen. Das gleiche gilt auch für Cyborg, wobei sie ja eigentlich schon zugegeben hat, ja, ich habe das Präparat genommen, das mir nachgewiesen wurde, ist alles kein Problem, hat mir mein Arzt verschrieben. Also hier scheint es wirklich einfach, also ja, man könnte sagen, Dummheit gewesen, dass es Dummheit war, dass sie der USADA nichts gesagt hat. Aber andererseits denke ich mir immer, es sind professionelle Athleten, die sollten nicht so blöde sein und so einen Formfehler begehen. Ja, im Endeffekt wäre vermutlich nicht viel passiert, wenn Chris Cyborg die USADA darüber unterrichtet hätte. Aber da habe ich ja drüber gerade schon gesprochen. So, dann gucke ich mal in den Chat. Der Arthur ist da. Kannst du die Card mal durchgehen und deine Tipps abgeben? Würdest du Eddie Bravo als Kommentator feiern? Also ich mag Eddie Bravo sehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber als Kommentator kann ich mir ihn nicht vorstellen. Er hatte ja mal die Rolle des Analysten, muss man fast schon sagen, in älteren oder bei älteren UFC-Pay-Per-Views, da war es immer so, dass er zwischen den diversen Rundenpausen kurz eingeblendet wurde und er hat seinen Punktestand abgegeben. Er hat zum Beispiel gesagt, hier, Kämpfer XY gewinnt diese Runde mit 10-9, weil er da und da besser war, und dann eben die zweite Runde, ihr könnt euch das vorstellen. Das fand ich wirklich toll. Aber Eddie Bravo ist für mich absolut kein Play-by-Play-Kommentator. Er ist da vielleicht mit Joe Rogan zusammen sehr unterhaltsam, aber den kannst du da natürlich nicht hinsetzen, weil ich glaube, Rogan und Eddie Bravo als Kommentatorenteam bei einer großen Produktion, das geht nicht gut. Ich persönlich könnte damit leben, ich höre mir gerne die Fight Companions an und so, aber nein, es muss schon ein solider Ersatz für Mike Goldberg gefunden werden. Das, was ich ja auf Twitter @RickyMMA schon vor ein paar Wochen, glaube ich, gepostet habe, dass Mike Goldberg Ende des Jahres aufhören muss oder wird, da herrscht noch so ein bisschen Unklarheit. Da kann ich auch kurz was zu erzählen. Also man fragt sich ja, was ist jetzt da eigentlich los? Warum hört Goldberg auf oder wird er entlassen? Also ich weiß es nicht 100%, aber vieles deutet darauf hin, dass Goldberg entlassen wurde. Und es wurde so ein bisschen, ja, hinter vorgehaltener Hand behauptet, er würde die ganze Sache nicht mehr zu ernst nehmen, und man hat das ja auch gemerkt, er ist nicht mehr ganz so gut vorbereitet, wie er es vielleicht noch vor 5-6 Jahren war. Es sind wirklich nur noch Phrasen und immer wieder dieselben Worthülsen, die er raushaut. Dafür ist er bekannt, gar keine Frage, aber man hat schon das Gefühl, dass es in den letzten Monaten immer schlimmer wurde und die UFC sich vielleicht dann dazu entschlossen hat, hier einfach nach einem neuen Kommentator zu suchen, der vielleicht auch besser zum neuen Bild der UFC passt. Könnte ich mir jedenfalls vorstellen. Also es deutet viel darauf hin, dass Goldberg nicht freiwillig geht, sondern entlassen wurde. Es könnte aber auch sein, dass er so ein bisschen die Lust an dem Ganzen verloren hat. Wobei ich sage, die Lust an MMA hat er nicht verloren, denn kurz nachdem seine Entlassung oder sein Ende als Kommentator in der UFC bekannt gegeben wurde durch Dana White gestern Nacht, hat er direkt auf Twitter agiert, muss man sagen, und folgt seit heute Nacht, ONE FC, Bellator, auch noch so einen offiziellen Vogel von ONE FC und Rich Franklin, der ja bekanntermaßen bei ONE FC, ja, ich sag in Anführungsstrichen, das Sagen hat, er ist so ein bisschen das Sprachrohr für die westliche Welt, so möchte ich es mal ausdrücken. Und jetzt beginnen natürlich die Spekulationen, dass Mike Goldberg unter Umständen bei ONE FC ein neues Zuhause finden könnte und dass er nicht die Lust an MMA verloren hat, sondern vielleicht keinen Bock mehr hat, bei der UFC irgendwie unter deren Fittiche zu stehen. Ich kann dazu nichts sagen, man müsste Mike Goldberg direkt fragen und ich denke mal, aktuell wird er sich dazu wohl auch kaum äußern. Ich habe ja auf Twitter ein paar Mal geschrieben, dass Jim Rome die besten Karten hat als Ersatz für Mike Goldberg. Jetzt kommt noch ein neuer Name ins Spiel, Max Kellerman, den kennen vielleicht viele US-Sportfans unter euch von ESPN, Around the Horn, war ja so Anfang der 2000er das prägende Gesicht, muss man fast schon sagen, hat Erfahrung im Boxbereich, hat da als Color-Commentator schon gearbeitet, für HBO, für ESPN hat er schon viele Box-Sachen gemacht, ist oft bei so Formaten wie Sports Nation und so zu sehen, also es ist eigentlich jemand, der eine Meinung hat, der sich sehr, sehr gut artikulieren kann, ein sehr angenehmer Zeitgenosse, anders als Jim Rome. Bei Jim Rome habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass der uns nach einer Weile wirklich auf den Sack gehen könnte. Und ich glaube auch, dass die UFC sich keinen Gefallen damit tun würde, Jim Rome ins Boot zu holen. Das ist zwar irgendwie so ein Typ, der Ecken und Kanten hat und das ist eine Marke, gar keine Frage. Aber ich glaube, so auf lange Sicht könnte ich mir so ein Duo Max Kellerman und Joe Rogan sehr gut vorstellen. Die Frage ist halt nur, ob Kellerman der klassische Play-by-Play-Man sein kann. Das muss ich herausstellen, weil er ist eher wirklich dieser Color-Commentator-Mann und den hat man ja schon mit Joe Rogan. Vermutlich wird es jetzt so aussehen, dass John Anik bis zum Sommer neben Joe Rogan die Pay-Per-Views kommentieren wird. Ich weiß, das ist übel, aber dann müssen wir jetzt halt durch. Ich konnte Ariel Helwanis Tweet auch nicht so ganz verstehen, der ja meinte, dass John Anik es am meisten verdient hätte, wirklich jetzt auf die nächste Stufe gehoben zu werden und dann bei Pay-Per-Views auch Kommentator zu sein. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Anik ist für mich das generischste Mistvieh, das ich je gehört habe. Das ist so ein langweiliger. Er kann auch nur in einer Art und Weise sprechen. Selbst wenn man seinen Podcast sich anhört, ist das immer dieselbe Ansprechhaltung. Also das ist unerträglich. Das macht es so, oder der baut so viel Distanz zum Zuschauer auf. Das kann ich nicht verstehen, dass man seinen Stil abfeiert. Für mich, ich habe schon 100 Mal gesagt, Dominic Cruz und Joe Rogan sind meine Lieblingskommentatoren, aber auch hier wären es zwei Color-Kommentatoren und das wird die UFC nicht machen. Wir müssen mal gucken, wie sie das jetzt ja so ergibt, welchen Mann die UFC verpflichtet und wie das Ganze dann weiterläuft. Übrigens, es ist auch nicht auszuschließen, dass wir im Sommer, weil Dana White sagte beim Scrum gestern, dass sein neuer Kommentator, der Ersatz für Goldberg, im Juli ungefähr aufschlagen könnte. Es könnte sogar sein, dass da zwei neue Kommentatoren präsentiert werden. Denn Joe Rogan verlängert seinen Vertrag mit der UFC immer nur von Jahr zu Jahr und entscheidet praktisch immer wieder neu von Jahr zu Jahr. Und sein Vertrag läuft interessanterweise im Juli aus. Und er hat ja schon ein paar Mal mit dem Gedanken gespielt, das Ganze zu beenden, dass er wirklich seinen Job bei der UFC kündigt und er war wohl kurz davor auch 2016 den Vertrag nicht zu verlängern und er meinte dann, dass UFC 196 bei ihm ein Umdenken eingeleitet hat und er gesagt hat, ich habe eigentlich den geilsten Job der Welt, das war die Card Nate Diaz gegen Conor McGregor und Misha Tate, Holly Holm und so weiter und so fort, ich kann den Job nicht sausen lassen und dieser Pay-Per-View hat dazu geführt, dass Joe Rogan überhaupt jetzt noch kommentiert, also es ist gut möglich, dass im Juli tatsächlich zwei neue Leute unsere Kommentatoren werden. Besser als die deutschen Kommentatoren wird's definitiv, das kann ich schon mal sagen. Wobei, das muss ich einschränkend sagen, ich habe nichts gegen Tobias Dreves. Tobias Dreves ist aus meiner Sicht ein guter Kommentator. So, was schreibt der Jim? Ich muss nebenher leider Abendessen kochen. Ja, das macht nichts. Höre aber währenddessen zu. So einen MMA-Podcast habe ich die ganze Zeit gesucht. Danke und weiter Grüße aus Bremen. Danke und weiter so Grüße aus Bremen. Ja, vielen Dank. Ja, ich hoffe, ich kann das einigermaßen ordentlich hier über die Bühne bringen. Der Arthur hat ja auch noch geschrieben, dass ich mal die 207-Card durchgehen soll. Tipps werde ich noch nicht abgeben. Dazu muss ich erst die Weigh-ins sehen. Und ich habe auch noch ein paar Kämpfe, die ich mir im Vorfeld angucken werde, nämlich morgen. Und ich denke mal, dann im Laufe des Abends, morgen Abend, werde ich auf Twitter und auf Facebook wieder meine Tipps abgeben, gar keine Frage. Konstantin schreibt, wann ist genau der Kampf von Ronda morgen in deutscher Zeit? So, also Ronda, der Pay-Per-View beginnt um 4, von Freitag auf Samstag. Und Ronda Rousey wird wohl so gegen 6.30 Uhr, 7 Uhr beginnen zu kämpfen. Das ist immer schwer zu sagen, weil es kommt natürlich so ein bisschen drauf an, wie lang gehen die Kämpfe davor. Du musst sehen, du hast einen Co-Main-Event, einen Titelkampf, der ja sehr gut über die volle Distanz gehen kann. Und ich gehe ja nachher die Card durch. Also es kann gut sein, dass Ronda erst um 7 kämpft, kann aber auch sein, dass sie schon ein bisschen früher kämpft. Ich glaube nicht, dass sie vor 6 wird sie nicht kämpfen. Also wenn du dir einen Wecker auf um 6 stellst, solltest du auf der sicheren Seite sein. Aber garantieren möchte ich es dir nicht. Ach so, wenn du es über Run Fighting guckst, ist es sowieso egal, weil dann läuft es eh nicht. Also dann würde ich dir raten, keinen Wecker zu stellen und einfach bis zum nächsten Tag zu warten. Das ist immer die bessere Variante. Bei Run Fighting nie davon ausgehen, dass das live direkt funktioniert. Im Endeffekt wäre das der größte Upset von UFC 207, wenn auf Run Fighting im Pay-Per-View ohne Probleme läuft. Auch da muss man nochmal sagen, liebe Leute, ihr stimmt mit eurem Geld ab, ja. Also wir hatten ja das große Fiasko bei 205, die Katastrophe, die wievielte, weiß ich gar nicht mehr. Dann wurde uns 206 geschenkt, das lief ordentlich, gar keine Frage. Andererseits ist es das auch, was man erwarten darf von einem Dienst, dem man Geld in den Arsch steckt für diesen Pay-Per-View. Und ich bin ganz ehrlich, ich werde mir UFC 207 nicht auf Run Fighting kaufen, weil ich halte es immer noch für eine Frechheit, was sie da abgezogen haben. Und richtig rund läuft der Scheiß jetzt auch nicht. Also ich habe ja jetzt auch versucht, ein paar Events mir anzugucken. Wir hatten das Problem bei UFC on Fox, ja, Patreon Send gegen Michelle Waterson, dass das Event, wenn man es am nächsten Tag sehen wollte, wirklich nur schwer zu finden war und so. Alles scheiße. Tut mir leid, ist alles scheiße. Und da zahle ich keine 15 Euro dafür. Ja, dann mache ich es halt über VPN. Leck mir im Arsch. Und wann kämpft Cody in deutscher Zeit, will Konstantin auch noch wissen. Also, wenn du den Kampf auch noch live sehen willst, dann empfehle ich dir wirklich um 5 Uhr einzuschalten. Dann bist du normalerweise auf der sicheren Seite, bekommst noch was von den anderen Maincard-Kämpfen mit. Schalt um 5 Uhr ein, dann bist du auf der sicheren Seite. So, was haben wir sonst noch? Wo kann ich am besten gucken? Direkt über UFC-Stream und was kostet das? Also ich empfehle dir in dem Fall wirklich, dir ein VPN zu holen. Ist ganz einfach, wenn du mal in Google eingibst, VPN Deutschland oder so, gibt es ganz viele Dienste, die man auch wirklich nicht bezahlen muss, sondern für, glaube 14 Tage ausprobieren kann. Das heißt, du holst dir so ein VPN, gibst das Land an. Ich glaube, in der Schweiz oder in Österreich kann man die Pay-Per-Views ganz normal über einen Fight Pass kaufen. Wenn du da nochmal nach googelst, wirst du das auch finden. Und dann schießt du dir so ein VPN, ist leicht einzurichten. Ich hoffe, du hast ein Fight Pass Abonnement, brauchst du aber nicht zwingend, wenn du nur den Pay-Per-View gucken willst. Das heißt, du gehst dann auf Fight Pass über deinen VPN, zahlst, glaube 20 oder 22 Euro für den Pay-Per-View und kannst dir das Ding angucken. Und es funktioniert, das ist das Schöne, wenn du es über den Fight Pass machst und nicht über Run Fighting. Denn das ist eben das Problem. Wenn du jetzt dir heute oder morgen zum ersten Mal den Wecker stellst, dir das Ganze live angucken willst, du musst damit rechnen, dass es nicht funktioniert, denn es funktioniert halt häufiger nicht, wenn man es über Run Fighting live gucken will, als dass es funktioniert. Das muss man wissen. So, ja, dass die aktuell die Weigh-ins laufen. Ich weiß das natürlich. Ronda hat aber, soweit ich weiß, schon 3 Sekunden nach dem Beginn der Weigh-ins das Gewicht gemacht. Also nicht erst jetzt, eine halbe Stunde später, sondern Ronda war die erste, die unten im Gang war und hat um 18, also deutscher Zeit, 18 Uhr und 3 Sekunden, um 18 Uhr begannen die inoffiziellen Weigh-ins, bereits das Gewicht gemacht und hat auch gestern eigentlich schon das Gewicht gehabt. Sie hat gestern schon 135,3 Pfund oder so auf die Waage gebracht. Also um Rondas Gewicht habe ich mir absolut keine Sorgen gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Weigh-ins laufen gerade, aber ich sage das deswegen, weil der Arthur offensichtlich da ein Auge drauf hat. Co-Main-Event, Dominic Cruz, ja, da gibt's wohl, hab ich so gehört, ein bisschen Probleme mit dem Gewicht bei Dominic Cruz. Das sollte man mal im Auge behalten. Also sobald Dominic Cruz auf der Waage stand, bitte mal kurz Meldung geben, ob das funktioniert hat. Und natürlich die üblich verdächtigen Lineker und Hendricks, da würde ich auch gerne wissen, ob die das Gewicht geschafft haben. So, na dann hau mal raus, deine Cyborg-Doping-Meinung. Habe ich ja schon rausgehauen. Kiefer Deluxe. Da habe ich eigentlich keine Meinung zu. Das ist, wie gesagt, das ist halt, Cyborg ist hier, wenn ich es gut meine, einfach ein doofer Fehler passiert. Und wenn ich es böse meine, wird hier das bestätigt, was wir alle schon so ein bisschen vermutet haben, dass sie halt einfach unsauber ist. Und ich tue mich da immer schwer, eine Woche, nachdem so eine Meldung rauskam, direkt mich schon auf irgendwas festlegen zu wollen. Abwarten, wie es ausgeht. Sie selber hat auf jeden Fall mal plausibel uns erklären können, ja, sie nimmt ein Medikament. Sie muss es nehmen, weil sie halt so einen harten Weightcut oder zwei harte Weightcuts in den Knochen hat und im Endeffekt hat sie ja nur vergessen, der USADA Bericht zu erstatten, aber das schützt halt vor Strafe nicht. Und wenn es wirklich so war, dann ist sie halt einfach blöde und fertig. Und wenn es nicht so war und gelogen war, dann gebe ich auch einen Fick drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. So, geil, Main und Common Event sind alle 135 Pfund schwer. Okay, das ist eine Meldung, die kann man übergehen. Nochmal der Kiefer Deluxe. Ich finde ja, so ein mit Drogen vollgeschopftes Ding sollte keine Plattform bekommen. Die kann ja nicht mal mehr normal reden. Also Chris Cyborg meinst du vermutlich jetzt. Gut, sie ist halt eine Brasilianerin. Also von daher hat sie vielleicht eine sprachliche Barriere. Ich kann jetzt nicht einschätzen, wie gut sie Portugiesisch spricht. Ja, Englisch hat sie Probleme, gar keine Frage. Aber ganz ehrlich, ich hätte auch Probleme, in Brasilien Portugiesisch zu reden. Oder von mir aus auch in den Staaten fließend Englisch. Von daher kann ich damit leben. Und es ist halt so, Chris Cyborg hatte bislang einen positiven Dopingtest. Seitdem waren alle Tests negativ. Jetzt gibt's wieder einen positiven Dopingbefund, der von ihr aber aktuell plausibel erklärt wird. Wie gesagt, das schützt vor Strafe nicht. Aber ich sehe jetzt hier noch keinen Grund zu sagen, dass die vollgestopft ist mit Steroide. Ich kann es auch nicht ausschließen, woher soll ich es wissen? Aber es ist immer schwierig, sowas direkt zu unterstellen, wenn man noch nicht genügend Fakten weiß. Ja? Also natürlich, wenn du Chris Cyborg siehst, ist es erstmal so, wo man so denkt, ach, weiß nicht, irgendwas stimmt da offensichtlich nicht. Aber ja, wir müssen mit den Fakten dealen, ansonsten wird man ja wahnsinnig. So, was geht, Ricky? Nicht viel, kann ich schon mal sagen. Ich bin total im Arsch, denn eigentlich hätte ich diese Woche Urlaub haben sollen, aber die Auftragslage ist so gut, dass ich diese Woche Urlaub storniert habe und mein Chef dankt es mir mit Arbeitszeiten von 5 bis 15 Uhr und das ist ziemlich übel. 5 Uhr morgens anzufangen, 4 Uhr aufzustehen, ist gerade echt übel. Also da muss ich mich wirklich durchquälen. Und das könnte heute so ein bisschen meine Performance zunichte machen. Ich hoffe, ich kann einigermaßen hier durchworken. Ich mache es einfach wirklich wie in alten Zeiten, als ich 4-5-Stunden-Sendungen gemacht habe, ohne dass irgendwas mir anzumerken war. So, schaust du dir WSOF 34 an? Fragte Arthur. Nein, werde ich nicht machen. Interessiert mich nämlich nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde fast jeden Kampf totlangweilig auf dieser Card. Auch so die Kämpfer, die man da so sieht, das sind alles Kämpfer, wo ich jetzt bei einer UFC-Card sagen würde, ja, interessiert mich zwar generell, aber wenn ich es jetzt nicht sehe, ist mir auch scheißegal. Also WSOF interessiert mich leider nicht. Was heißt leider nicht? Interessiert mich einfach nicht. Kiefer Deluxe, war ich zu spät. Sorry, Jim schreibt, ist ja eigentlich irgendwer überrascht, dass Cyborg gedopt ist, war. Ja, haben wir, glaube ich, genügend zugesagt. Jim war eigentlich klar. Wie gesagt, ich sage auch, wenn man Chris Cyborg zum ersten Mal sieht und zwei Kärtchen in der Hand hält, auf einer Karte steht gedopt und auf der anderen Karte steht nicht gedopt. Man soll jetzt hochhalten, was man über diese Frau denkt, würden die meisten wahrscheinlich gedopt hochhalten. Ist mir schon klar. Aber es gibt diese Tests vor- und nachkämpfen. Es gibt mittlerweile die USADA-Tests, die sie bislang alle bestanden hat. Und sie wurde, glaube ich, 9-mal getestet, seitdem sie im Pool ist. Und das sind halt einfach die Fakten. Und mit denen müssen wir klarkommen. Und nochmal, ganz wichtig, sie hat ja keine Steroide oder sowas zu sich genommen. Aber es schadet ihr immens, weil diese Vermutungen natürlich schon ewig bestehen. Und sie kriegt ja auch diesen ersten Dopingtest, den sie 2011 oder 2012 war das, als sie da positiv getestet wurde, den kriegt sie ja auch nicht mehr so richtig von den Hacken. Also es lief einfach jetzt nicht so gut für sie, muss man ganz ehrlich sagen. Johnny schreibt, hi, warum geht es? Naja, kommt drauf an, was du wissen willst. Okay, Frage beantwortet. Arthur, Ronda, Amanda, Cody und Dom, alle 135. Standen die jetzt schon auf der Waage? Arthur, kannst du mich nochmal darüber in Kenntnis setzen, ob Dominic Cruz mittlerweile das Gewicht gemacht hat? Das würde mich noch interessieren. Fabi zockt Minecraft. Grüß mich mal. Hab ich ja jetzt. Kiefer Deluxe, der Sound der Stimme. Kollege. Der Sound der Stimme. Ja, okay, das habe ich auch schon 100 Mal gehört, dass so eine tiefe Stimmlage oft darauf hindeutet, dass jemand Steroide zu sich nimmt. Ich möchte nicht dafür argumentieren, dass sie clean ist und immer war. Das möchte ich überhaupt nicht. Was ich halt will, ist, dass man, solange es keinen Beweis für irgendwas gibt, das Ganze fair angeht sozusagen und nicht schon sie vorverurteilt, nur weil sie eben den Eye-Test nicht besteht. Und zum Beispiel so ein Josh Barnett, wenn du den siehst, würdest du nie auf Doping kommen. Aber auch er wurde 4 Tage später für irgendwas geflaggt und jetzt müssen wir halt mal abwarten, was am Ende rauskommt und welche Geschichte uns präsentiert wird und dann können wir entscheiden, ob wir das glauben oder nicht. Aber ich möchte überhaupt nicht Partei für Cyborg ergreifen, aber man muss, glaube ich, einfach, man muss so fair sein und die Behörden dann, ich nenne es jetzt mal Behörden, arbeiten lassen. Die USADA hat einen positiven Befund, es gibt die Aussage von Cyborg, abwarten, Tee trinken. Aber, wie gesagt, es würde mich in keinster Weise überraschen, wenn Chris Cyborg jeden Abend Multivitaminsaft trinkt, wenn ihr wisst, was ich meine. FH, fuck, Cyborg hat eine Stimme wie ein Kerl. Also Cyborg ist ja, das ist ja hier das Riesenthema. Ja, wie gesagt, ich habe mich, denke ich mal, jetzt ausgiebig dazu geäußert. Kiefer Deluxe nochmal, sieht man doch, dass die voll ist und hört es auch, ja. Also das Thema hatten wir jetzt. Schaust du dir die Big Brown Breakdowns von Brandon Sharp an? Fragt Arthur. Nein, Arthur, denn Brandon Sharp ist für mich unerträglich. Der Typ weiß immer nur ungefähr 50% von dem, was er da eigentlich so rausposaunt. Also ich habe immer das Gefühl, dass Brandon Sharp jemand ist, der die ganze Zeit auf Twitter die Überschriften durchscrollt und dann 35 Namen durcheinander bringt und immer so ein bisschen Wahrheit erzählt. Ja, also ich kann Brandon Sharp kann ich mir nicht anhören. Er ist natürlich ein Kämpfer, aber dafür finde ich, hat er fast schon zu wenig Ahnung. Also mir kommt es manchmal vor, als ob da halt irgendein Fan redet, was auch okay ist. Also der kann auf YouTube 1000 Videos rausbringen jede Woche und Kämpfer analysieren, ist völlig in Ordnung. Nur er gibt mir halt nichts. Also da gibt's halt andere Sachen, die ich mir eher angucken würde. Brandon Sharp ist nicht mein erster Mann, auf dessen Meinung ich bezüglich MMA irgendwas gebe, ja. Also komme mit dem Typen nicht so richtig klar. So, ja, alle 135 Pfund eben. Also, ich meine, ihr werdet es eh schon wissen, die Podcast hören sowieso schon dreimal. Dominic Cruz hat das Gewicht geschafft. Das ist gut zu wissen. Arthur schreibt, würdest du auch Embedded-Episoden bei Fight Night sehen oder nur bei Pay-Per-Views? Ach genau, ja, also Embedded, finde ich, ist eine der besten Ideen, die die UFC je hatte. Also, ich liebe diese Embedded-Episoden und von mir aus könnte es Embedded jeden Tag geben. Ja? Also, das Geilste wäre eigentlich, wenn es wirklich regelmäßige Embedded-Folgen gibt, wie so eine Fernsehserie, dass du jeden Tag so 15, 25 Minuten irgendwelche Kämpfer der UFC begleiten kannst. Das wäre doch großartig. Das ist natürlich nicht zu finanzieren. Ich glaube, das kostet weit über $1 Million, das Ganze zu produzieren, nur für die Fight Week. Und das ist wahrscheinlich so teuer dann auf Dauer. So viel Werbeeinnahmen wirft YouTube dann auch nicht ab. Aber ja, ich mag diese Embedded-Dinger sehr. Andi schreibt noch, Sharp lässt niemanden ausreden. Der lässt erstens mal niemanden ausreden, das ist das eine, aber das Problem habe ich übrigens auch. Das andere ist halt, dass es oft so ist, dass jemand gerade was wahnsinnig Interessantes oder Intelligentes sagt und dann kommt Brandon Sharp mit seiner Douchebag-Art und kretscht dazwischen. Das ist das, was so nervt. Ja? Also man hat es oft bei den Fight Companions, Rogan erzählt wirklich was Interessantes oder auch oft Eddie Bravo und dann kommt Brandon Sharp mit irgendeinem Dreck um die Ecke. Also das ist eine reine Geschmackssache. Ich komme auf den Typen nicht so richtig klar. Ich kann auch die Podcasts nicht hören, Fighter and the Kid. Ich war früher großer Fan oder habe es mir sehr gerne angehört. Aber Brandon Sharp ist auch, also entweder spielt er diese Überzeugung, diese eigene Überzeugung, dieses Selbstvertrauen, oder der ist so blöd und merkt nicht, wie viel Scheiße er labert. Also der geht da mit einem Selbstvertrauen immer rein, das haut mich völlig um. Also und finde ich auch völlig fehl am Platze, weil er halt auch ganz oft Kämpfe völlig falsch einschätzt. Ja, auch jetzt die Geschichte um jetzt mal auf UFC 207 so ein bisschen zu sprechen zu kommen, als er bei Rogan im Podcast gesagt hat, ja, er kann überhaupt nicht verstehen, wie Ronda Rousey diese Ausnahme bekommen kann, dass sie jetzt nicht mit den Medien sprechen muss, ja, und sagt so, ja, Conor McGregor, als der nicht gekommen ist, da wurde die Card oder wurde er von der Card geschmissen und so, da habe ich mir gedacht, Schaub, du bist eine dumme Sau. Die Situation war eine ganz andere, ja. Die Situation war, dass Conor McGregor selbst entschieden hat, ich komme nicht zu diesem Presseevent. Er wurde von der UFC eingeladen, es wurde, ich weiß nicht, ob er persönlich zugesagt hat oder ob es irgendein Assistent gemacht hat, aber auf jeden Fall wurde er eingeladen zur Pressekonferenz XY, es wurde zugesagt, es gab davor überhaupt keine Unterredung und dann ist er einfach nicht erschienen. Und das war ja nicht das erste Mal, dass er irgendeine Pressekonferenz hat platzen lassen, denn wir erinnern uns an die unzähligen Pressekonferenzen, als er einfach nur zu spät kam. Und zu spät kommen, dann musst du einfach damit rechnen, dass die Pressekonferenz vorbei ist, ja, wenn du die Leute eine Stunde warten lässt, jeder weiß, eine Pressekonferenz geht vielleicht 30 Minuten, 45 Minuten, wenn du eine Stunde zu spät kommst, musst du damit rechnen, dass die Pressekonferenz beendet ist, also Conor McGregor hat da eine gewisse History, Ronda Rousey ist völlig anders vorgegangen, Ronda Rousey hat die UFC darum gebeten, ihr jetzt die Möglichkeit zu geben, auf Pressearbeit komplett zu verzichten, weil sie der Meinung ist, sie braucht das, um sich perfekt auf diesen Kampf vorzubereiten. Und die UFC hat gesagt, okay, wir machen das, das ist eine Ausnahme, du kannst das einmal machen, einmal bekommst du das von uns. Wenn das für dich so wichtig ist, machen wir das, denn du hast in den Jahren zuvor uns ganz, ganz oft viele Pay-Per-View-Buys beschert durch unzählige, wirklich unzählige Presseauftritte. Ronda Rousey war bei jedem verfickten Mini-Podcast. Schaut euch, gebt mal iTunes Ronda Rousey ein. Die war bei jedem fucking scheiß kleinen Podcast zu Beginn ihrer Karriere. Natürlich kann sie ab einem bestimmten Moment nicht mehr jede Presseanfrage bedienen. Das ist ja ganz klar. Aber es sind zwei völlig unterschiedliche Geschichten. Und Brandon Sharp bringt das letzten Endes einfach nur so mehr oder weniger so, ja, Conor darf das nicht, der wird direkt von der Card geschmissen und Ronda Rousey darf das. Dabei sind es zwei völlig unterschiedliche Dinge. Und ich bin mir sicher, dass wenn Conor McGregor darum gebeten hätte, dass er bei dieser Pressekonferenz nicht dabei sein muss oder via Skype oder sonst irgendwas, hätte die UFC versucht, es irgendwie hinzubekommen, dass es für Conor McGregor erträglich ist. Da bin ich mir sicher. Aber du kannst nicht einfach nicht erscheinen. Es sind zwei unterschiedliche Sachen. Deswegen, Brandon Sharp, kiss my ass. So, Themenwechsel, 207 Predictions. Wie gesagt, ich gebe meine Tipps immer erst, nachdem ich die Reigns gesehen habe, ab und nachdem ich mich komplett auf das Event vorbereitet habe. Wie gesagt, ich gucke mir da immer viele Kämpfer an. JRE und Jill Sonnen, Robin Black ist auch ziemlich gut. Ja, Robin Black hat manchmal ein paar gute Insights so. Also ist auf jeden Fall jemand, der unheimlich viel Ahnung hat, aber der geht mir auch auf den Sack. Übrigens, bei Brandon Sharp muss ich auch noch sagen, ich habe noch niemanden gesehen, der Joe Rogan so die Eier leckt wie Brandon Sharp. Also gefühlt, also jedes Mal, wenn ich höre nur den Podcast, ich gucke mir nicht die Videos an von Joe Rogan, aber ich würde mich nicht wundern, wenn irgendwann mal Brandon Sharp mit einem Umschneidildo hinter Joe Rogan steht oder so. Oder eigentlich müsste es andersrum sein, glaube ich. Joe Rogan steht mit einem Umschneidildo. Warum nicht mit einem Umschneidildo? Ich denke mal, sowohl bei Rogan als auch bei Sharp müsste alles noch funktionieren untenrum. Obwohl Joe Rogan ja mal erzählt hat, als er Testosteron zu sich genommen hat, dass er da so ein bisschen Pimmelprobleme hatte, möchte ich mal sagen. So. Jetzt sind die ja natürlich, der Chat ist aktiv, das gefällt mir sehr, sehr gut. Denkst du, Goldberg wird morgen seinen Rücktritt selber ankündigen oder denkst du, Rogan wird irgendwas darüber sagen? Ich könnte mir vorstellen, dass Joe Rogan zum Ende hin dann irgendwie sagt, danke, es war eine tolle Zeit und so, aber ich glaube nicht, dass es die UFC an die große Glocke hängen wird, dass das Mike Goldbergs letzter UFC-Auftritt war. Vielleicht sagt Goldberg irgendwie sowas, danke für die ganzen Jahre und so, aber das wird jetzt nicht irgendwie so ein Zusammenschnitt kommen am Ende des Pay-Per-Views, wo die herausragenden Kommentatorfähigkeiten von Mike Goldberg nochmal gezeigt werden. Es wäre aber schön, wenn sie einfach nach dem Pay-Per-View so ein 20-minütiges Fail-Video von Mike Goldberg laufen lassen würden. Nein, also wie gesagt, Mike Goldberg ist ein kauziger Kerl und wie gesagt, ist ein absolutes Soundboard, gar keine Frage, aber in gewisser Weise ist er auch die Stimme der UFC und die meisten kennen, also denke mal, die meisten Fans unter euch und auch ich kennen eigentlich nur eine UFC mit Mike Goldberg. Das heißt nicht, dass man nicht die alten Events mal irgendwann geguckt hat, aber ich denke mal, die meisten von euch werden genauso wie ich zum ersten Mal, als sie die UFC gesehen haben, Rogan und Goldberg gehört haben. Und wenn einer der beiden geht oder irgendwann mal beide, ist das einfach ein bisschen Tradition, dass da verloren geht. Bei Rousey finde ich es richtig, dass sie keine Medien davor macht. Alleine der Shitstorm nach der Niederlage gegen Holm MMN ihr Recht vor diesem Kampf inkognito zu bleiben. MMN, weiß ich nicht, was das heißt, deswegen bringt es mir jetzt gerade durcheinander. Aber der Punkt von Andy ist klar, also er versteht den Wunsch Ronda Rouseys auf Pressearbeit zu verzichten. Was ich noch dazu zu sagen habe zu dem Ronda Rousey-Ding, Ronda Rousey ist, das wisst ihr alle, enorm ehrgeizig und die hat auch ein sehr, sehr großes Ego und möchte diese Niederlage vergessen machen, diese schlechte Performance gegen Holly Holm. Und was ich aus ihrem Buch ziehen konnte, war, dass sie wirklich, wenn sie was ändert und was beschließt, dass sie was ändert, das durchziehen möchte. Aber was ich da jetzt anspiele, ist, sie erzählt im Buch, dass sie jahrelang sich immer zu Tode gehungert hat vor Judo-Wettkämpfen und wirklich eine Essstörung hatte, Bulimie, und sich wirklich ihren Körper wirklich geschunden hat, um das Gewicht im Judo machen zu können. Und dann gab es irgendwann einen Punkt, wo es ihr so scheiße ging, da hat sie gesagt, nein, vorbei, Schluss, ich cutte nicht mehr bis, ich weiß nicht genau, wie viel Kilo sie da runtergegangen ist, ich cutte nicht mehr so tief. Ich trete ab sofort, ich glaube, 5 Kilo weniger, als sie normalerweise wiegt. Da trete ich jetzt in Zukunft an. Wie gesagt, ich kann jetzt nicht genau die Zahlen nennen, um welches Gewicht es sich handelt, aber sie geht halt einfach mit einem nicht so krassen Weightcut in die Kämpfe. Und hat das geändert und hat das durchgezogen gegen den Willen von ganz vielen in ihrem Umfeld und hat damit Erfolg gehabt. Gleiches gilt für Campwechsel. Ja. Ronda Rousey hat auch als Judoka enorm viele Kämpfe verloren oder viele Kämpfe verloren und hat nicht jedes Mal das Camp gewechselt, hat manchmal das Camp gewechselt, wenn es eigentlich nach außen hin so aussah, dass sie viel Erfolg hat. Also ich glaube, Ronda Rousey ist loyal und hat eine gewisse Linie und wenn sie für sich Fehler entdeckt, ja, ob das jetzt im Camp ist oder die Arbeit mit den Medien oder weiß der Kuckuck was und sie entscheidet sich, ich mach das jetzt nicht mehr, dann macht sie das so nicht mehr. Und wenn jemand sagt, keine Ahnung, wir stellen dich nur auf die Karte, wenn du bei deinem PK dabei bist und mit anderen Medien-Outlets sprichst und so, kann ich mir vorstellen, dass Ronda Rousey sagt, dann kämpfe ich halt nicht mehr. Fuck it, dann mache ich es nicht mehr. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Also bei Ronda Rousey habe ich das Gefühl, dass sie sich das im Vorfeld genau überlegt. Das wird von vielen MMA-Media-Outlets jetzt so verkauft, als wäre das ein Schnellschuss und sie wäre so gemein zu den ganzen Medien und so. Das glaube ich nicht. Ich glaube, sie hat sich das genau überlegt, dass sie diese Ruhe für sich braucht. Was interessant ist, wenn man Ronda Rousey zu Beginn ihrer MMA-Karriere sieht, ja, gerade zu Strikeforce-Zeiten und jetzt, wenn man da einfach mal so guckt, wie sie damals interagiert hat, nicht nur mit den Medien, sondern auch sag ich mal, auf der großen Bühne mit den Zuschauern und den Fans, gerade bei Weigh-Ins, hast du früher das Gefühl gehabt, Ronda Rousey liebt diesen Moment, sie genießt es, sie hat gelacht, sie hat sich gefreut, sie war cool, sie war locker, das ist eine ganz andere Ronda Rousey, als wir jetzt, ich meine, jetzt sehen wir sie nicht allzu oft, aber auch als wir sie gegen Holly Holm gesehen haben. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, dass sie dieses Kämpfen und diesen Trubel drumherum nicht mehr so richtig liebt. Das Gefühl drängt sich mir auf. Und wenn sie vielleicht die Möglichkeit sieht, diese Leidenschaft und Liebe und Lust zurückzugewinnen, indem sie Dinge zurückfährt, ja, zum Beispiel Presse und so und keine dummen Fragen beantwortet und so, finde ich, muss man das unterstützen. Also für die UFC ist natürlich scheiße, weil der Pay-Per-View sowieso schon das Problem hat, an einem Freitag zu sein und dann auch noch der größte Star sagt, ich mache übrigens keine Presse und die UFC dann Amanda Nunes auch ja die Möglichkeit gibt, nicht so viel Presse machen zu müssen, wie sie eigentlich sollte. Also es ist natürlich nicht gerade ideal für die UFC, aber sie wissen, wenn Ronda Rousey gewinnt und bei ihrem nächsten Pay-Per-View macht sie wieder ihre normale Pressearbeit, dann geht die Geschichte auf. Das Ding ist halt nur, wenn sie verliert, dann gehe ich davon aus, dass sie unter Umständen zurücktreten wird. Darauf deutet hin, dass Dana White beim Scrum gesagt hat, Ronda wird nach dem Pay-Per-View auf jeden Fall was sagen und ich würde das mal sagen, wenn sie verliert, dann ist sie ja eigentlich nicht so redselig und dann gibt's ja eigentlich nur ein Thema, das im Raum steht. Kämpft sie oder kämpft sie nicht? Und gut möglich, dass sie dann sagt, das war's. Müssen wir mal abwarten. Wenn sie gewinnt, hat Dana White gesagt, ist sie auf jeden Fall dieses Jahr, nächstes Jahr 2017 noch voll an Bord. Wenn man auf die Aussage von Dana White immer was geben kann. Gehen wir davon aus, dass Ronda morgen verliert und nicht zurücktritt. Denkst du, sie darf Pay-Per-View-Main-Eventen ohne einen Titel? Ja, absolut. Ronda Rousey ist ein Pay-Per-View-Main-Event, egal ob mit oder ohne Titel. Die Frage ist halt nur, was passiert, wenn sie jetzt verliert? Was ist dann eine mögliche Gegnerin? Ich könnte mir sogar vorstellen, dass sollte Holly Holm den Featherweight-Titel gewinnen, dass Ronda direkt einen Featherweight-Titelkampf bekommt. Könnte ich mir gut vorstellen. Das wird interessant zu sehen sein. So. Schöne Grüße aus Wien, schreibt der Andi. Grüße zurück nach Wien. Der neue Kommentator wird erst ab Juli anfangen, hat Dana gestern gesagt. Genau, habe ich vorhin auch erzählt. Es ist nicht so, dass der zwangsläufig erst ab Juli anfängt, muss man dazu sagen. Die Variante, die Dana White bevorzugt, die würde erst im Juli möglich sein. Also sollte das nicht zustande kommen mit Danas Wunschkandidaten, kann es auch gut sein, dass ein neuer Kommentator in 2 Wochen präsentiert wird oder in 2 Monaten. Also Danas Wunschvariante, und da hört man, dass Jim Rome seine bevorzugte Lösung sei, wobei, umso mehr ich darüber nachdenke, müsste eigentlich Max Kellerman so ein typischer Dana White Kandidat sein, wird erst im Juli frei. Royal 100 schreibt, wie sende ich live wie du? Das ist natürlich schwer. Da braucht man einen Computer, das ist wichtig, Internet und eine Kamera. Und dann geht's über YouTube live. Ja, also was soll ich dazu sagen? YouTube live und dann geht's halt. Ich kann das nicht anders sagen. Ich hoffe, sie gewinnt nicht, schreibt Johnny. Denn wenn ich mich nicht irre, dann will sie so oder so aufhören. Ich glaube, sie will noch 1 bis 2 Kämpfe durchziehen. Sorry, falls ich falsch liege. Also du musst dich nicht entschuldigen, wenn mal irgendwie ein Fakt hier nicht stimmt oder so. Es deutet einiges darauf hin, dass Ronda Rousey nicht noch 5 Jahre kämpfen wird. Das muss man so sagen. Aber bislang hat sie eigentlich sich nur folgendermaßen dazu geäußert, dass es einer ihrer letzten Kämpfe sein wird, der Kampf gegen Amanda Nunes. Das heißt natürlich nicht, dass sie jetzt nur noch 1 oder 2 Mal kämpft, aber es heißt halt aus meiner Sicht auch nicht, dass sie noch 6 Mal kämpft. Also ich würde davon ausgehen, dass wenn sie gewinnt, ja, wird sie nochmal unter Umständen gegen Holly Holm kämpfen, vor allem wenn Holly den Featherweight-Titel gewinnt. Und sollte sie diesen Kampf auch gewinnen, ganz ehrlich, dann kann sie eigentlich aufhören. Weil der Cyborg-Kampf ist erstmal weg. Ja, also wir wissen nicht, wie lange Cyborg gesperrt wird. Es kann natürlich auch sein, wenn sie nur 1 Jahr gesperrt wird, dass Ronda sagt, wenn Chris Cyborg aus ihrer Dopingsperre kommt, möchte ich auch noch gegen sie kämpfen. Und das ist dann mein letzter Kampf. Aber ich gehe felsenfest davon aus, dass Ronda Rousey nochmal gegen Holly Holm kämpfen will. So oder so, obwohl, wenn ich mir überlege, wenn sie verliert, dann wahrscheinlich nicht. Aber wenn sie gewinnt, denke ich, möchte sie den Homekampf nochmal haben. Und dann hätte ich gedacht, Cyborg nochmal und dann ist es vorbei. Also ich gehe davon aus, dass sie nicht mehr als noch 3 Kämpfe für die UFC bestreiten wird. Aber wer weiß ja schon genau. So, jetzt gucke ich mal, was habe ich hier noch auf dem Zettel. Ah, genau, das finde ich nämlich auch noch interessant. Keine Sorge, ich gucke nochmal über UFC 207. Bleibt dran. Und zwar wird ja 2018 ein neuer TV-Deal für die UFC ausgehandelt. Dann endet der Fox-Deal. Ich habe schon mal vor ein paar Wochen darüber gesprochen, dass die UFC 4-mal so viel Kohle für den neuen Deal haben möchte, als wie für den alten Deal. Das ist natürlich schon ziemlich krass. Und was ganz interessant ist, ist, dass die neuen Besitzer, die WME-Leute, so ein bisschen darauf spekulieren, dass das Pay-Per-View-Modell zurückgefahren wird. Ja, also sie möchten den neuen Bietern, den neuen Fernsehstationen anbieten, in Zukunft mehr Specials, sowas wie UFC on Fox, also nicht Fox Sports One Events, nicht diese klassischen Fight Nights, sondern wirklich diese eigentlich etwas besseren Nicht-Pay-Per-Views, UFC on Fox nenne ich es jetzt einfach mal. Natürlich, wenn das dann bei ESPN laufen würde, würde es logischerweise anders heißen. Ihr wisst, was ich meine. Also man möchte mehr solche Events machen und weniger Pay-Per-Views. Und zwar drastisch weniger Pay-Per-Views, hört man so. Also das Haupt-Business-Modell soll auf TV liegen und nicht mehr auf Pay-Per-View. Das ist eine Überlegung. Das kann sich natürlich auch noch ändern. Das ist natürlich die Frage, wie viel Geld sind TV-Stationen bereit, die UFC für so ein Modell zu bezahlen. Wenn die UFC dann oder WME sieht, nee, das geht nicht auf, dann werden sie natürlich auch wieder mehr beim Pay-Per-View-Modell bleiben. So ein bisschen recht, ja, dass das Ganze sich ausgehen könnte, haben sie bekommen, am 24. haben sie 206 in einer gekürzten Fassung auf Fox gezeigt. UFC 206 war ein fantastisches Event. Man hat, glaube ich, 4 Kämpfe gezeigt. Natürlich auch hier den Cub Swanson-Kampf und haben damit das zweitbeste Rating in der Fox-Geschichte, also in der UFC on Fox-Geschichte, nenne ich es jetzt mal, erringen können. Das beste Rating war ja UFC on Fox 1. Das war die Cain Velasquez Junior dos Santos Nummer damals mit 10 Millionen Zuschauern. Und jetzt waren sie an die 5 Millionen Zuschauer dran. Wie gesagt, das zweitbeste Rating, seitdem es diese UFC on Fox-Geschichte gibt. Und das gibt eigentlich der UFC so ein bisschen recht, dass das ein erfolgsversprechendes Modell sein könnte, wenn man sagt, man verlässt so ein bisschen den Pay-Per-View-Markt und fixiert sich mehr auf den TV-Deal. Das Problem, was ich sehe, ist, dass du einen Pay-Per-View immer mit guten Kämpfen bestücken musst, um ihn verkaufen zu können. Ja? Wenn sie natürlich jetzt im Vorfeld schon mit es bleibt mal bei Fox, vereinbaren, ihr bekommt in Zukunft nicht nur 4 oder 5 Events im Jahr, sondern ihr bekommt von uns 8 oder 10. So, dann bezahlt Fox dafür eigentlich. Ist es dann egal, wie gut die Card ist? Das ist das Problem, was ich hier sehe. Bei dem Pay-Per-View müssen sie immer gucken, dass die Card gut genug ist, um potenzielle Käufer an Land zu ziehen. Und dementsprechend versuchen sie natürlich auch immer, jede Pay-Per-View-Card stark zu bestücken. Und das geht so ein bisschen flöten, wenn du im Vorfeld schon dein Geld verdient hast letzten Endes. Natürlich ist es dann wieder mittelfristig und langfristig interessant, denn du möchtest ja mal einen Deal verlängern oder neu aushandeln. Und wenn du dann natürlich eher ja fallende Quoten hast, ist es schwierig, mehr Geld rauszuschlagen bei einem neuen Deal. Also ich bin skeptisch. Für die UFC war das 206-Ding jetzt ein riesiger Erfolg. Klar, wenn du so eine Card auf die Beine stellst und auch solche Kämpfer ablieferst, da habe ich kein Problem damit, wenn so Sachen in Zukunft auf Fox laufen und nicht mehr als Pay-Per-View. Aber ich sehe so ein bisschen das Problem, dass es so kommen wird wie bei den UFC und Fox-Geschichten. Am Anfang werden die Cards sehr stark sein und dann wird immer weniger Star-Power vorhanden sein und die UFC wird den Fokus dann auf die Pay-Per-Views legen. Und jetzt nehmen wir mal an, sie gehen von aktuell 12, 13 Pay-Per-Views auf 4 Pay-Per-Views, dann versuchen die natürlich 4x 205 nachzubauen. Ja, also 4 Pay-Per-Views, die absolut durch die Decke gehen. Und dann hast du das Problem, dass du viele 206er dann bei Fox zeigen müsstest. Aber die müssen natürlich dann auch alle ziemlich geil sein, sonst gucken die Leute sich das Ganze nicht an. Also das wird sehr interessant sein, wie sich das nächstes Jahr und übernächstes Jahr dann uns darstellen wird. Die neuen TV-Verhandlungen, die werden wirklich richtungsweisend für die UFC sein. Himmel, Herrgott. So, weil ich lese hier schon, was mit Hendricks los ist. Jeder auf der Main Card hat das Gewicht geschafft. Sogar Lineker, 135,25, das sieht gut aus. Hendricks auch, war noch nicht. Oh, das ist nicht gut. Johnny Hendricks war noch nicht wiegen, Leute. Johnny schreibt, zu Nunes, ich denke, das ist das perfekte Szenario für Nunes. Wenn Nunes gewinnt, dann bekommt sie den ganzen Hype von Ronda. Was denkst du? Ja, wenn Nunes, das ist ja Dana Whites Argumentation, dass sollte Amanda Nunes Ronda Rousey besiegen, dann kennt jeder Amanda Nunes. Ja, das. Ich könnte mir vorstellen, dass du als diejenige, die Ronda Rousey als zweites besiegt, dass da nicht mehr die Kämpferin im Vordergrund steht, die Ronda Rousey besiegt hat, sondern der Fakt, dass Ronda Rousey 2x verloren hat. Ja, also bei Holly Holm war es halt so, dass erstmal der Schock da war, Mensch, Ronda hat verloren, gegen wen denn? Und ich glaube, dass das weggehen könnte jetzt beim zweiten Mal, dass dann viele so sagen, was, die hat wieder verloren? Okay, das Ding ist durch und dann wird das abgehakt. Ich denke schon, dass Amanda Nunes durch einen Sieg über Ronda Rousey natürlich profitieren wird, gar keine Frage. Aber ich glaube nicht, dass sie so durch die Decke geht wie Holly Holm. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber ja, ich sag nachher noch, wenn ich die Karte so ein bisschen durchgehe, was da so meine Meinung, meine grundsätzliche ist. Was dann auch interessant war und sich so ein bisschen jetzt mittlerweile schon wieder erledigt hat, ist die Geschichte mit Khabib Nurmagomedov und Tony Ferguson. Da habe ich mitbekommen, dass der Deal so gut wie sicher sei für 209. Das Ding wäre eigentlich durch. Jetzt wurde bekannt durch Dana White, dass Tony Ferguson gerne dasselbe verdienen würde, was Nurmagomedov bekommt für einen möglichen Interimstitelkampf um den Lightweight-Titel. Und Dana White gesagt hat, nee, das gibt's nicht. Nur mal, Quatsch. Ferguson hat erst einen neuen Deal unterschrieben und der kann jetzt nicht 3 Wochen später kommen und sagen, so, jetzt möchte ich den Deal wieder umgeändert haben, ich möchte viel haben wie Nurmagomedov. Und ich verstehe die Argumentation von Dana White. Das Problem ist, wenn Dana White sowas sagt, müsste man im Endeffekt direkt Tony Ferguson dazu hören. Denn das, was Dana White sagt, Tony Ferguson hat vor kurzem erst einen neuen Deal unterschrieben und ich kann nicht alle paar Wochen wieder einen Deal ändern. Wenn du einen Deal unterschreibst, dann gilt der Deal. So ist es halt einfach. Es kann auch für mich ein scheiß Deal sein, sagt Dana White. Und ich verpflichte so jemanden wie Alistair Overeem, der seine ersten Kämpfe verkackt in der UFC, und wir bezahlen den Haufen Kohle und es geht sich nicht aus. Also das Risiko besteht sozusagen auf beiden Seiten, und wenn Ferguson einen Deal unterschrieben hat, der deutlich weniger Geld einbringt als den Nurmagomedov unterschreibt, dann hat er halt Pech gehabt. Ich verstehe das. Andererseits würde ich halt Ferguson gerne dazu hören, was er sagt. Also das ist halt immer so ein bisschen das Problem. Die Fakten, die uns Dana White präsentiert, deuten darauf hin, dass er damit recht hat, ja, dass Ferguson hier so ein bisschen übers Ziel hinausschießt, aber man kann es halt nie so hundertprozentig wissen, weil vielleicht wurden Ferguson irgendwelche Dinge versprochen, die nicht eingehalten wurden, wer weiß das schon. Also von daher sieht es jetzt wohl so aus, dass dieser Kampf erstmal nicht zustande kommt. Für Nurmagomedov könnte es sein, dass das ein Jose Aldo-Kampf ins Haus steht, wobei Nurmagomedovs Vater sagt, nee, den Kampf nimmst du mal lieber nicht an, ruh dich noch ein bisschen aus. Ferguson oder McGregor wäre der richtige Kampf für dich. Und ich kann mir aber vorstellen, dass die UFC da immer noch irgendwas hinbekommt mit Ferguson und Nurmagomedov. Also ich würde es noch nicht so kategorisch ausschließen, wie es Dana White bei dem Scrum getan hat. Also aus meiner Sicht ist da immer noch was zu machen. So ein bisschen hängt die UFC ja gerade so Matchmaking technisch durch. Ja, bei 208 kriegen sie nicht so richtig was auf die Rolle. Jetzt hier bei 209 hakt es an allen Ecken und Enden. Was auch noch interessant war, so wie es aussieht, steht der Main Event für 208 doch nicht. Letzte Woche hieß es ja, Jermaine de Randamie gegen Holly Holm ist der Main Event für UFC 208. Jetzt deutet wieder viel darauf hin, dass da noch ein größerer Kampf davor gesetzt wird. Was das sein wird, müssen wir mal abwarten. Tyron Woodley hat gestern bei einer Facebook Q&A hat er verraten, dass er bei UFC 209 kämpfen wird. Er hat das so ausgedrückt, dass es seinerseits schon dingfest ist, aber er weiß noch nicht genau, gegen wen er kämpfen wird. Und jetzt gehen natürlich die Spekulationen los. Ist es Nick Diaz, ist es GSP oder ist es Stephen Thompson? Ich denke mal, einer dieser drei wird es am Ende sein. Also wahrscheinlich Stephen Thompson. So, darauf würde ich mich mal festlegen. Jetzt kommen wir gleich zu 207. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich sonst noch irgendwas Wichtiges hier loswerden will. Nee, also, dann kommen wir jetzt mal zu 207. Und müssen natürlich erstmal damit beginnen, dass Cain Velasquez gegen Fabricio Werdum inzwischen von der Card gestrichen wurde. Ganz blöde Geschichte. Cain Velasquez gibt ESPN ein Interview, verrät da, dass er Rückenprobleme hat und kaum noch stehen kann, nimmt jetzt CBD-Öl, um überhaupt über die Runden zu kommen. Er möchte halt keine richtigen Schmerzmittel nehmen, um eben keine Abhängigkeit davon zu tragen und unter Umständen auch keinen positiven Dopingtest hervorzurufen. Bei diesem Cannabisöl muss man sagen, weil da ja auch viele geschrieben haben, ja, aber da wird er ja auch positiv geflaggt. Bei Cannabis ist es so, dass du bis eine Woche vor deinem Kampf kiffen kannst, bis der Arzt kommt, sage ich jetzt mal so. Ja? Also die Out-of-Competition-Tests im Vorfeld testen nicht auf Cannabis. Also die können sich da, Nick und Nate müssen keine Sorgen haben. Aber kurz vor dem Kampf und kurz nach dem Kampf ist das ganz relevant. Wenn du da Cannabis im Blut hast, dann tanzt du einerseits im Quadrat, aber andererseits könntest du auch eine Menge Kohle verlieren. Was? Nikain? Achso, da gucken wir gleich danach. Entschuldigung, der Chat hat gerade mehrfach Nick Diaz gepostet und ich dachte, es wurde vielleicht was bekannt gegeben seitens der UFC und musste kurz hier aufhören zu reden. Also, Ken gibt dieses Interview, wie gesagt, hat sich da diesbezüglich geäußert, wie ich es gerade eben euch erklärt habe. Natürlich muss in dem Moment die Nevada State Athletic Commission handeln, ja. Ihr sagt ein Kämpfer, er kann kaum noch stehen, er hat so Schmerzen, dass er Schmerzmittel braucht, um überhaupt über die Runden zu kommen, und sagt gleichzeitig auch noch, am 4.1. habe ich übrigens schon einen OP-Termin, da werde ich dann behandelt und operiert. Und da muss die Commission handeln, gar keine Frage, weil die Folgen wären dramatisch, wenn Kane langwierige Verletzungen davontragen würde von einem Kampf und so eine Lizenz kämpfen zu dürfen in Nevada. Die ist ja, die bekommst du ja auch nur, wenn die Athletic Commission der Meinung ist, dass du und dein Gegner in gewisser Weise ein faires Matchup darstellen. Ja, also das war ja zum Beispiel auch die Befürchtung, dass wenn CM Punk sein MMA-Debüt feiern will gegen einen anderen MMA-Kämpfer, dass irgendeine Commission sagt, ah, also CM Punk hat noch nie gekämpft, der ist 37 Jahre alt, ich kann dem doch jetzt hier keine Lizenz geben gegen einen 23-jährigen Jiu-Jitsu-Brownbelt, der zerpflückt den ja. Also die Gefahr besteht. Und das ist auch noch der Punkt, den Nevada State Athletic Commission angebracht hat. Wir können dir diese Lizenz nicht geben, weil wir davon ausgehen müssen, dass der Kampf nicht auf Augenhöhe stattfindet. Ja, also du bist halt ein verletzter Kämpfer, der eigentlich in einem Oktagon nichts zu suchen hat. So, jetzt kann man darüber spekulieren, ob Kane einfach nicht wieder mal einen Kampf absagen wollte und diese Äußerung getätigt hat, um dann, wohl wissend, dass Nevada handeln muss, praktisch durch Nevada von der Card genommen zu werden. Er selber sagt, das ist nicht so. Wir sind immer davon ausgegangen, dass ich am Freitag kämpfen kann. Das sind alle Spekulationen, sage ich jetzt einfach mal. Aber für Kane hat das definitiv zur Folge, dass Dana White mächtig angepisst ist. Ja, das hat man auch gestern beim Scrum gesehen. Der saß da und hat gesagt, ja, also mehr oder weniger, wie blöd kann man eigentlich sein und eine Woche vor seinem Kampf ein Interview geben und da sagen, ich kann für 10 Minuten nicht stehen. Und ich verstehe natürlich Dana Whites Unmut darüber. Andererseits ist es für Cain Velasquez wahrscheinlich besser, wenn er wirklich solche Schmerzen hat. Ich wollte den Kampf auch gerne sehen, ja, aber wenn er wirklich so verletzt ist und solche Schmerzen hat, macht es aus meiner Sicht auch wenig Sinn, da in den Oktagon zu steigen. Der Typ muss natürlich so ein bisschen auch an seine Gesundheit denken, auch wenn die Kohle wiegt, alles klar. Aber damit muss man leben. Was daraus resultierte für Fabrício Werdum war, dass die UFC ihm einen Vertrag oder einen Kampf angeboten hat gegen Junior dos Santos. Zunächst für 207 als Ersatzgegner für Kane, danach für 208. Diesen Kampf hat Werdum mehr oder weniger abgelehnt. Er hat ihn nicht direkt abgelehnt, er hat nämlich darum gebeten, dass man seinen Deal auch noch mal ein bisschen verändern könnte, sollte er diesen JDS-Kampf annehmen. Und er forderte $800,000 Showmoney plus Pay-Per-View-Points. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass UFC 207 600.000 Pay-Per-Views erreicht, was gut wäre, dann sind wir also bei $1.4 Millionen, die er gefordert hat. Ich rechne jetzt ein Pay-Per-View bei mit einem Dollar, das ist nicht zwangsläufig so, es kann auch sein, dass Kane, wenn er Pay-Per-View-Points bekommt, nur 50 Cent pro verkauften Pay-Per-View bekommt. Es gibt Kämpfer, die bekommen $2 pro verkauften Pay-Per-View, also das ist schwer zu sagen, den Deal kann man nicht einsehen und von daher ist das immer so ein bisschen Spekulation. Aber zwischen 50 Cent und $2 wird es irgendwo liegen, deswegen habe ich jetzt mal gesagt $1. Das heißt, wir reden hier von einer insgesamten Kampfbörse von 1,4 Millionen. Normalerweise kassiert Fabrício Werdum $325.000 Showmoney und $125.000 Win Money. Das heißt, sonst kriegt er 500.000 Dollar, also eine halbe Million, und er fragt mehr oder weniger jetzt nach bis zu 1 Million extra Dollar. Und natürlich sagt er Dana White, hast du eigentlich einen Dachschaden oder was, du Vogel? Also, kann ich schon sehr, sehr gut verstehen. Also kam dieser Kampf nicht zustande, auch nicht für 208, so wie es aussieht. Außerdem hat die UFC Werdum einen Overeem-Kampf angeboten, auch den hat Werdum abgelehnt. Warum, weiß man hier nicht, hier gab es wohl keinen Vertragspoker, sage ich jetzt mal. Aber ja, es ist schon krass von Fabrício Werdum, einfach mal so eine knappe Million mehr zu verlangen. Und ja, also kann auch hier verstehen, dass ein Dana White so ein bisschen angepisst ist. Jetzt gucken wir nochmal kurz, was im Chat los ist. Und dann gehe ich nochmal die 207-Card durch. Ja. So, Johnny schreibt, ah ne, das hatten wir schon, jetzt Andy. Es wäre dumm für Ferguson und Khabib, wenn sie gegeneinander antreten, um den Herausforderer für McGregor zu finden. Das muss der Andy nochmal konkretisieren. Aber was willst du machen? McGregor kämpft eine Weile nicht mehr und beide wollen den Gürtel, schreibt Johnny. Ja, auch da hat McGregor sich ja diese Woche mal wieder anders geäußert und hat gesagt, er möchte keine 10-monatige Pause oder nicht zwangsläufig eine 10-monatige Pause abhalten, sondern er könnte sich vorstellen, auch schon vorher wieder zu kämpfen. Und man weiß jetzt nicht so richtig, wie lange Conor McGregor wirklich ausfällt, aber ich denke mal, bis August wird er wahrscheinlich nicht kämpfen. Also Dana White hat ja auch gesagt, Conor McGregor ist jemand, der jederzeit einen Kampf annimmt. Also wenn Conor kämpfen will, soll er sich einfach melden und dann kriegen wir schon was zustande. Ich denke halt, dass die UFC da schon den richtigen Weg gehen würde, Ferguson gegen Nurmagomedov um einen Interimstitel, den es aus meiner Sicht ja überhaupt nicht braucht, aber wir wissen ja, wie das heutzutage läuft, antreten zu lassen. Diese Jose Aldo, Nurmagomedov Nummer, den Kampf würde ich gerne sehen, aber da jetzt einen Interimstitelkampf draus zu machen, finde ich total bescheuert. Vor allem, wenn man Aldo gerade den Featherweight-Titel gegeben hat. Also im Endeffekt hat man dann genau dasselbe Szenario, das man versucht hat, gerade zu lösen, indem man Conor McGregor einen Titel genommen hat. Also das ist Bullshit aus meiner Sicht. Jens schreibt, Ricky, siehst du es auch so, dass die Königsklasse, also die Heavyweight Division, momentan in der Spitze stagniert? Vor allem auch, weil Kane-Kämpfe oft ausfallen und Werdum nicht gegen starke Striker kämpfen will. Ja, also die Heavyweight Division ist einfach zum Sorgenkind geworden der UFC, aber war es eigentlich denn doch schon länger, wenn man ehrlich ist? Es gibt meistens 2, 3 Zugpferde in jeder Epoche, sage ich jetzt einfach mal, von mir aus 4, 5, aber das war's dann schon. Und dann, so wie du sagst, stagniert das Ganze. Und wir haben halt jetzt Stipe Miocic als relativ souveränen Champ und es gibt ein paar Matchups, die wirklich interessant wären für Stipe. Dazu gehört ein Rückkampf gegen Werdum aus meiner Sicht, natürlich der Kampf gegen Cain Velasquez bietet sich da an. Es gibt ein paar aufstrebende junge Athleten, jetzt muss ich mal kurz schauen, wie das bei mir in den Rankings aussieht. Natürlich Derek Lewis und Francis Ngannou, aber da würde ich sagen, das muss nicht gleich in 2 Wochen stattfinden, das Matchup, wenn ihr versteht, was ich meine. So, bei mir sieht das so aus, Lewis, Miocic, Ngannou, Struve, das sind die Top 5 bei mir aktuell. Dann hast du Luis Enrique, Justin Ledet, also das sind alles, ist schwierig. Also letzten Endes hast du eigentlich nur Velasquez, Werdum und Miocic auf einem Level, vielleicht dann noch Dos Santos und Overeem, die so ein bisschen nachrücken, aber das sind halt alles wirklich alte Jungs, muss man ganz ehrlich sagen. Und ansonsten so, was die junge Generation angeht, ist auch noch nicht so richtig abzusehen, wie gut ein Derek Lewis ist oder wie gut ein Francis Ngannou ist. Das wird sich jetzt schon eher herausstellen, wenn Ngannou gegen Arlovski kämpft. Also ja, die Heavyweight Division stagniert definitiv. Aber ist mir eigentlich egal, weil dafür sind andere Divisions großartig, ja, und vollgepackt mit phänomenalen Kämpfern. Also von daher stört's mich nicht. Man muss, glaube ich, so ein bisschen davon wegkommen, gerade im MMA-Sport, dass die Heavyweight Division die Königsdivision ist. Das ist nicht so. Du hast natürlich immer so dieses One-Punch-Knockout-Ding über dieser Heavyweight Division schweben. Andererseits hast du aber auch immer so die Bestrafung, dass wenn ein Kampf über 2 Runden geht, mehr oder weniger, dass ab dem Moment die Kämpfe langweilig werden. Also es gibt so viel andere geile Kämpfer und Kämpfe in anderen Gewichtsklassen. Die Heavyweight Division ist mir da eigentlich erstmal wurscht. Ähnlich kann man ja auch über die Light Heavyweight Division sprechen, die auch nicht so richtig aus dem Arsch kommt. Herr Johnny schreibt, wann ist Nick wieder in der Lage zu kämpfen? Nick Hain, da fragt man sich, wann der jemals in der Lage war zu kämpfen. Nick Diaz, theoretisch könnte er wieder kämpfen. Laut Dana White hat er aber jetzt ein Kampfangebot für 209 ausgeschlagen. Ist das typische Dana White-Gelaber, es geht wahrscheinlich wieder nur ums Geld. Nick könnte rein von den Regeln her kämpfen. Er hat sich mit der Nevada State Athletic Commission geeinigt, dass seine Strafe da irgendwie, hat man da einen Konsens gefunden, wie viel er jetzt dann letzten Endes noch bezahlen musste von den $75.000, weiß ich nicht, aber man hat sich geeinigt, er darf kämpfen. Jetzt liegt's an Nick und an der UFC. Jens schreibt, der kämpft nur gegen Conor und oder um den Titel. Oder zu viel Cash. Also ich glaube, Jens verwechselt hier gerade was mit Nate, denn der wollte nur noch gegen Conor und für mindestens 20 Millionen kämpfen. Ja, schreibt er hier selber gerade. Jetzt ist das Problem am Chat, ich muss immer runterscrollen und sehe dann nicht, wenn sich der ein oder andere wieder korrigiert. Also von daher, seht es mir nach. Nick will Sand... Da kommt ein Kind. Guck mal. Da hinten ist jetzt ein Kind. Das grinst einfach in die Kamera. Was machst denn du jetzt? Jetzt müssen wir natürlich warten, bis das Kind hier aus dem... Was machst denn du jetzt da? Du bist jetzt live im Fernsehen. Egal. Ist ihr egal, also gut. Das ist Mia. Mia kennt übrigens eine UFC-Kämpferin. Willst du sagen, wen du kennst? Nein. Sag's mal. Nein. Sie kennt tatsächlich Ronda Rousey und fragt mich sogar über Ronda Rousey Dinge. Also sie hat da offensichtlich ihren Favoriten auserkoren und, das muss man ja auch mal dazu sagen, sie kämpft sogar schon selber. Richtig? Stimmt gar nicht. Was machst du aber Mittwochabends? Willst du nicht verraten? Na gut, sie schämt sich, ich kann es verstehen. Arthur hält uns auf dem Laufenden und sagt, jeder hat sein Gewicht erreicht, außer Hendrix. Er war noch nicht da. Oh Mann. So, die Tür müssen wir nur wieder zumachen. Gucken wir mal, was es sonst noch im Chat gibt. Bezogen auf die hohe Forderung von Toni. Andi schreibt, dachte mir, dass Toni und Khabib eventuell sich ausgemacht haben, dass Khabib gegen McGregor zuerst kämpfen soll und Toni dann den Gewinner fordert. Ja, das ist allein von der Zeitschiene her schon schwierig, weil Nurmagomedov ist ein Kämpfer, der sich ab und zu mal verletzt. Bei Conor kann es sein, dass er nicht vor August 2017 kämpft. Das bedeutet für Tony Ferguson, im schlimmsten Fall ist er ein Jahr lang ohne Kampf. Und das Risiko würde ich an seiner Stelle nicht eingehen wollen. Ja, wie gesagt, Andy schreibt auch nochmal, es macht für ihn keinen Sinn, dass Ferguson jetzt nach mehr Geld ruft. Ich sehe es genauso, aber man müsste jetzt wissen, was zwischen Dana White und Tony Ferguson ablief. Welcher Deal da wirklich wie vereinbart wurde. Ja, vielleicht hat Tony Ferguson gesagt, ich unterschreibe den Deal, aber wenn es zum Beispiel zu einem Titelkampf kommen würde, dann möchte ich noch Pay-Per-View-Points oder sonst irgendwas. Und vielleicht geht es um sowas. Es ist immer schwer, wenn man nur eine Seite hört. Von daher auch hier muss man so ein bisschen abwarten, ob Ferguson sich dazu nochmal äußern möchte. Für McGregor ist es meiner Meinung nach die beste Situation, wenn Tony und Khabib sich für den Kampf gegen McGregor zerstören. Allerdings für Tony und Khabib ist es doch auf lange Frist gesehen besser, wenn einer der beiden zuerst McGregor fightet und der andere danach fordern darf, falls das irgendwie Sinn macht. Also ich glaube, das macht das ist die falsche Herangehensweise aus dem Grund, weil ich vermute, dass ein Kämpfer wie Tony Ferguson und auch einer wie Nurmagomedov so überhaupt nicht denkt. Also ich mache mich kaputt, wenn ich gegen XY kämpfe. Es geht hier darum, dass beide, behaupte ich, davon ausgehen, sie könnten McGregor besiegen. Und ich glaube auch, dass beide davon ausgehen, dass sie den jeweils anderen besiegen könnten. Ja, natürlich wissen die auch, das werden schwere Kämpfe für mich werden, aber ich vermute, dass wenn du so weit oben bist in deiner Division, so weit oben in der Weltspitze, vielleicht jetzt sogar nicht nur in deiner Division, sondern allgemein von allen MMA-Kämpfern, dafür kann man ja wirklich hier argumentieren, dass Nurmagomedov wahrscheinlich Top 5 Pound for Pound ist, dass du da nicht darüber nachdenkst, ich muss mich hier zerstören, wenn ich gegen Tony Ferguson kämpfen müsste. Und dann kämpfe ich doch lieber erstmal gegen McGregor, weil das ist dann der leichtere Kampf und dann gegen Ferguson. Nee, das ist nicht die Denke, die diese Kämpfer haben, vermute ich mal. Und für die UFC in der heutigen Zeit, wo es wichtig ist, einfach Titelkämpfe zu präsentieren, ob Interimstitelkämpfe oder richtige Titelkämpfe, ist ja mittlerweile wurscht, ist es fast auch gar nicht hinnehmbar, dass beide Kämpfer sagen, wir warten einfach, bis McGregor wiederkommt und der andere sogar dann sagt, ich warte, bis McGregor gegen, was weiß ich, Nurmagomedov gekämpft hat. Also von daher glaube ich, dass es nicht zwangsläufig darauf hinausläuft, dass beide jetzt erstmal abwarten, bis McGregor zurück ist. Johnny fragt, wie definiert man Pound for Pound? Ja, das ist die ewige Diskussion. Im Endeffekt ist Pound for Pound, man kann es einerseits so sehen, dass welcher Kämpfer würde oder ich versuche es mal so zu erklären, wie Dana White es neulich erklärt hat. Das ist nämlich auch eine interessante Sichtweise auf Pound for Pound. Er hat gesagt, Conor McGregor hat den besten Featherweight besiegt, ist Lightweight-Champion geworden und hat in der Welterweight-Division einen ernstzunehmenden Contender, nämlich Nate Diaz, besiegt. Das ist für mich der beste Pound-for-Pound-Fighter, sagt Dana White, weil er halt einfach in drei Gewichtsklassen wirklich sehr, sehr starke Competition weggehauen hat. Es gibt Leute, die sagen, Pound-for-Pound, der Beste wäre praktisch ein Kämpfer, nehmen wir Demetrius Johnson, ja, der die Attribute eines Schwergewichtlers hätte, also das Gewicht, die Größe, würde er dann den besten Heavyweight besiegen zum Beispiel. Sagen wir jetzt mal Cain Velasquez. Würde ein Kämpfer wie Demetrius Johnson mit seinem Stil, und da muss man schon wieder fragen, kann es überhaupt sein, dass ein Kämpfer in der Schwergewichtsdivision so einen Stil kämpfen kann wie Demetrius Johnson? Wahrscheinlich nicht, aber wie gesagt, das ist auch eine Denkweise dahinter. Kann der also Cain Velasquez besiegen? Kann der, wer ist der beste Light Heavyweight? Natürlich John Jones. Kann der John Jones besiegen und so weiter? So kann man da auch rangehen. Und man kann auch natürlich auch sagen, ja, einfach der erfolgreichste Kämpfer in diesem Sport, ja. Zu Anderson Silvas Zeiten gab es keine, da hat man sich überhaupt keine Gedanken darüber gemacht, wer der beste Pound-for-Pound-Fighter ist. Natürlich Anderson Silva, weil der jeden Kampf aussehen lässt, als würde er sich noch nicht mal Mühe geben. Aber ihr könnt mir natürlich auch sagen, vielleicht war die Competition nicht stark genug. Also Pound-for-Pound ist sehr, eine sehr subjektive Sache, würde ich mal sagen. So, jetzt gucke ich nochmal die Karte durch. UFC 207. Wie gesagt, die Tipps, da möchte ich mich noch so ein bisschen zurückhalten. Ich möchte die Reigns mir noch angucken. Von daher einfach morgen mal auf Facebook und Twitter vorbeischauen. @RickyMMA, da gebe ich dann wieder meine Tipps ab. Also, wir haben Amanda Nunes gegen Ronda Rousey. Ein Matchup, das, glaube ich, vor anderthalb Jahren noch relativ leicht zu entscheiden war. Also, ich denke mal, die meisten hätten Ronda Rousey gesagt. Die Frage ist halt, ob Ronda Rouseys Karriere gerade bergab verläuft und Amanda Nunes Karriere gerade bergauf. Und wo treffen die sich jetzt? Das ist im Endeffekt die Frage. Also ich denke, dass Ronda Rouseys Karriere schon bergab geht jetzt. Damit meine ich nicht, dass sie nicht Amanda Nunes besiegen kann, sondern dass einfach ihre Karriere eher am Ausklingen ist. Und Amanda Nunes würde ich so gerade so in der Mitte ihrer Karrierephase sehen. Und wie gesagt, ist jetzt halt die Frage, treffen jetzt beide aufeinander eigentlich zum bestmöglichen Zeitpunkt für Amanda Nunes, oder ist es immer noch ein guter Zeitpunkt für Ronda Rousey? Weil es könnte halt einfach sein, dass Nunes jetzt so viel besser geworden ist, um eine etwas schlechter gewordene Ronda Rousey zu besiegen. Es kann aber auch sein, dass es noch nicht reicht. Und das macht das Ganze so für mich interessant. Es ist für mich so ein Kampf immer ist ganz schwer zu tippen, weil Ronda Rousey hat über ein Jahr nicht gekämpft. Man weiß, dass bei Ronda Rousey das Mentale eine wichtige Rolle spielt. Amanda Nunes hatte auch noch nie so einen Kampf wie jetzt gegen Ronda Rousey. Das ist nochmal ein komplett anderes Level als gegen Misha Tate, auch wenn es UFC 200 war. Die Umstände oder der Fokus lag nie auf den Kampf Tate gegen Nunes, sondern die Umstände drumherum auf Lesnar, auf John Jones. Also dieser Fokus, den sie jetzt auf sich bündelt, das ist nochmal eine andere Drucksituation. Und es sind so viele Fragen, die ich nicht beantworten kann. Ja, ist einfach unmöglich. Die kann niemand beantworten, außer vielleicht Leute, die direkt im Camp von Ronda Rousey und Amanda Nunes sind. Ist es hier ganz schwer, wirklich jemanden zu benennen als Sieger, also wirklich einen richtigen Tipp abzugeben. Natürlich kann man sagen, ich nehme jetzt das und das zu Rate, also der letzte Kampf von Ronda, wie Amanda Nunes kämpft, etc. pp. Ja, das kann man alles machen, aber es spiegelt im Endeffekt nicht den aktuellen Stand wider, weil den aktuellen Stand, gerade bei Ronda Rousey, können wir nicht einschätzen. Das ist einfach ein Fakt. Und deswegen, ich gucke mir die Weigh-ins an und werde mich dann morgen entscheiden. Absolut 50-50 momentan noch. Absolut 50-50. Ich will die Weigh-ins sehen, ich will den Stare-Down sehen zwischen Ronda und Amanda Nunes und möchte mich dann entscheiden. Ja, da möchte ich jetzt noch nicht mehr dazu sagen. Dominic Cruz gegen Cody Garbrandt. Für mich persönlich ist das der einfachste Kampf auf dieser Card. Für mich ist es ganz klar, dass Dominic Cruz diesen Kampf gewinnt. Ich weiß nicht, ob es ihm gelingt, Garbrandt zu finishen, aber ich glaube, über die komplette Distanz wird Dominic Cruz Cody Garbrandt besiegen. Da bin ich mir relativ sicher. Ja, Cruz, das ist ein komplett anderes Level als alles, was Cody Garbrandt bislang gekämpft hat. Da habe ich gesehen, wie Danny Castillo Dominic Cruz nachmachen sollte bei Embedded. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Da habe ich mir gedacht, ey, ich hoffe, dass es ein Fake war. Also, dass das nicht ernst gemeint war, dass Castillo so versucht, Cruz nachzuahmen. Wenn das der Fall ist, kann ich mir vorstellen, dass Garbrandt sogar ausgenockt wird. Garbrandt ist halt ein klassischer Puncher, ja. Der hat definitiv die Power, einen Cruz auszunocken, gar keine Frage. Aber Cruz ist viel technischer, schneller. Es ist ganz schwer, Cruz einfach wirklich voll zu treffen. Ja, es könnte natürlich sein, dass Cruz ein bisschen mehr Selbstvertrauen bekommt, umso länger der Kampf geht, umso länger auch in seine Richtung läuft und dann sein Movement leicht zurückfährt und dass er sich dann eine fangen kann. Ja, also die meisten sagen ja, wenn Garbrandt eine Chance haben möchte, muss es in den ersten Runden sein. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Cruz mit zunehmender Kampfzeit nachlässiger wird, vielleicht auch konditionell ein bisschen abbaut, damit meine ich nicht, dass er eine schlechte Cardio hat, sondern dass er einfach logischerweise ein bisschen langsamer wird und dann anfälliger sein könnte für so einen Garbrandt-Treffer. Ja? Also man hat es auch gegen TJ Dillashaw gesehen, dass er in den letzten beiden Runden ein bisschen abgebaut hat. Natürlich ging er verletzt in diesem Kampf und hatte auch einfach das Problem, dass er konditionell nicht auf dem Niveau war, das er mittlerweile wieder erreicht hat. Und dennoch muss man das im Hinterkopf behalten, dass Cruz aus meiner Sicht dazu neigt, wenn er eine gewisse Sicherheit sich erarbeitet hat im Kampf, dass er ein bisschen nachlässiger wird mit seinem Movement. Und vielleicht kann man das auch nicht über 5 Runden aufrechthalten. Also die Gefahr besteht einfach, dass ein Garbrandt einen Cruz ausnockt. Dafür muss er aber einen clean Shot landen und es wird schwer gegen Cruz, weil er sich so viel bewegt und so unorthodox kämpft, das ist fast nicht nachzuahmen. Das muss man einfach so sagen. Und deswegen für mich Dominic Cruz all day, all night. Dillashaw gegen Lineker ist mein Kampf, auf den ich mich am meisten freue auf dieser Card. Ähnliche Voraussetzungen wie bei Cruz gegen Garbrandt. Du hast einen unheimlich guten technischen Kämpfer mit TJ Dillashaw und einen Powerpuncher mit John Lineker, der sich aber auch eine fangen kann, der vor allem auch überraschenderweise defensiv sehr, sehr gut agiert. Man hat immer gedacht, Lineker ist ein Brawler und der geht halt all in und hofft, dass er das Ding irgendwie durchbringt. Und jetzt auf einmal haben wir gegen Dodson gesehen, nee, der kann auch kontern. Und das macht ihn so wahnsinnig gefährlich. Dazu kommt, dass Lineker immer eine gute Strategie fährt mit den Bodyshots. Am Anfang setzt er viele Bodyshots, die dazu führen, dass du deine Deckung ein bisschen weiter nach unten nimmst und dann geht er auch oben auf die Deckung. Das ist ein kniffliger Kämpfer, den zu besiegen, weil er sich halt auch viele Schläge fangen kann, ohne dann gleich seinen Gameplan komplett über Bord zu werfen oder irgendwie ja auf Spaghetti-Legs da durch die Gegend zu latschen. Also das ist ein sehr, sehr kompletter Kämpfer. Das unterschätzt man so ein bisschen. Eine gute Takedown-Defense, das macht es auch nochmal schwer, weil man könnte natürlich auch denken, TJ Dillashaw wird hier vielleicht mehr auf sein Wrestling setzen. Er hat ja ein gutes Wrestling. Ich denke auch, dass Dillashaw das Thema Wrestling nicht komplett ausklammern wird. Das könnte gut sein, dass er das auch mit einbringt. Aber Lineker ist kein Typ, den du einfach mal so zu Boden wrestlest. Und ich könnte mir vorstellen, wenn der 3-4 Takedowns wegsprawlt und Dillashaw nicht so richtig Zugriff bekommt, dass das Thema Wrestling sich dann auch ganz schnell schon beendet oder dass das ganz schnell beendet werden kann. Also das wird ein unheimlich interessanter Kampf. Ich tendiere zu Dillashaw aufgrund der technischen Qualität. Ja, ich sehe immer einen technischen Boxer vor einem typischen Brawler und deswegen tendiere ich so ein bisschen zu Dillashaw. Auch hier werde ich die Weigh-ins abwarten. Donjon Kim gegen Tarek Seferdin. Bei Tarek Seferdin habe ich immer das Gefühl, das Ding ist jetzt eigentlich mal durch. Der hat seine beste Zeit hinter sich. Er hat aber jetzt ein paar Erklärungen geliefert, die mich ja dazu bewegen, wieder zu denken, okay, Tarek Seferdin hatte nicht die geilsten Camps zuletzt in der UFC. 2-2 ist er ja, seitdem er von Strikeforce gewechselt, kann man ja nicht sagen, also rübergemacht ist. Feindliche Übernahme. Ja, aber Dongyong Kim ist natürlich eine sicke Powermaschine, die ich jederzeit ausnocken kann. Tendiere so ein bisschen zu Seferdin, aber noch mit Bauchschmerzen. Also könnte auch hier sein, dass ich mich morgen nochmal umentscheide. Übrigens, hier gehe ich nicht davon aus, dass es so ein geiler Kampf wird. Viele denken ja Fight of the Night, Kim gegen Seferdin. Ich könnte mir vorstellen, dass wir hier ein bisschen enttäuscht werden. Weiß nicht, ich habe kein gutes Gefühl bei dem Kampf. Louis Smolka gegen Ray Borg wird auch ein toller Kampf. Louis Smolka für mich hier der Favorit. Ich glaube, dass Smolka wirklich sich einfach ein bisschen verkalkuliert hat, ein bisschen blöd angestellt hat in seinem letzten Kampf gegen Moreno. Da dann vermutlich würde er diesen Kampf, wenn er 10-mal bestreiten müsste, 9-mal gewinnen. Ray Borg hat jetzt auch außerhalb seines eigentlichen Problems, nämlich Louis Smolka, genügend andere. Er hat die Camps gewechselt innerhalb von Albuquerque, ist er zu Jackson Winklejohn gegangen, von Flex weg. Da sieht es jetzt momentan so aus, dass er da noch mit seinem ehemaligen Manager in einem Rechtsstreit zu tun hat und so. Das sind alles so Umstände, die nicht unbedingt förderlich sind, können einen auch anfeuern, aber weiß nicht, die Niederlage gegen Justin Scoggins war nicht allzu geil, muss man ganz ehrlich sagen. Dann sind ein paar Kämpfe weggebrochen. Also es läuft eigentlich nicht so richtig für Ray Borg. Und wenn Louis Smolka mit dem Kopf bei der Sache ist, muss man wirklich bei ihm sagen, dann wird der Ray Borg, denke ich mal, besiegen. Hendricks gegen Neil Magny. Gibt's da was Neues im Chat zum Thema Hendricks und Gewicht? So auf Anhieb nicht. Es gab jetzt hier zwar ein paar neue Sachen. Das lese ich mir nachher übrigens alles noch durch. Keine Sorge, liebe Chatter. Da freue ich mich schon drauf. Ja, mache ich ein bisschen davon abhängig, wie Hendricks natürlich auch hier bei den Weigh-ins aussieht. Tendiere aber zu Neil Magny. Ich weiß nicht, wenn ich Johnny Hendricks sehe, auch bei den ganzen Media Day Presseterminen jetzt, Johnny Hendricks sieht nicht mehr aus wie der Johnny Hendricks, der mal GSP aus meiner Sicht besiegt hat. Das ist der, komischer Typ, merkwürdig, irgendwas stimmt mit dem nicht. Weiß nicht, was da los ist. Mike Pyle gegen Alex Garcia. Fuck it. Marvin Vettori, auf den freue ich mich. Von dem halte ich relativ viel. Er trifft auf Shoeface, Antonio Carlos Jr. Das wird, denke ich mal, ein interessanter Kampf in der Middleweight Division. Und Marvin Vettori sollte man mal so auf den Zettel haben. Das ist ein guter Prüfstein für ihn, um zu gucken, wie gut er wirklich ist. Wenn er Antonio Carlos Jr. besiegen kann, ist das schon eine große Hausnummer, muss man ganz ehrlich sagen. Also auf den Kampf freue ich mich so perspektivisch. Natürlich, wenn Carlos Jr. den Kampf gewinnt, dann ist es wieder so eine Geschichte, so ein Kampf, der vermutlich in 7-8 Monaten keine Bedeutung mehr haben wird. Aber wenn Vettori gewinnt, könnte das interessant werden für die Zukunft mal. Brandon Fetch kommt zurück gegen Nico Price. Da kann ich nicht einschätzen, wie gut der Price ist. Das ist zum Beispiel einer der Kämpfer, über die ich mir noch ein paar Informationen besorgen werde bis morgen und auch ein paar Kämpfe angucken werde im Internet. Und der Opener, die Fight Pass Prelim Card, da gibt es nur einen Kampf, nämlich Alex Oliveira gegen Tim Means. Ja, der Oliveira hat bei mir natürlich viel Kredit verspielt nach seiner fragwürdigen Aktion gegen Will Brooks. Erst das Gewicht nicht geschafft, dann die blöde Aktion, so danach hier noch hier den Triple X Move gemacht. Tim Means sehe ich da so ein bisschen vorne. So würde ich es jetzt mal auf den Punkt bringen. Ich hoffe, ich konnte jetzt so einigermaßen ein bisschen was sagen, was gefordert wurde. Und morgen gibt es dann konkrete Tipps nochmal. Jetzt gucke ich nochmal in den Chat. Vielleicht können wir dann nochmal detaillierter auf irgendwelche Kämpfe eingehen. Jetzt muss ich kurz dahin scrollen, wo wir uns aktuell befinden. Jens schreibt, was denkst du passiert, wenn Ronda verliert, vielleicht sogar in der ersten Runde ausgenockt wird? Der Druck muss enorm sein, da nicht nur die MMA-Karriere, sondern auch mögliche WWE-Ambitionen sowie die Schauspielkarriere gefährdet ist. Also ich glaube, dass Ronda nicht so sehr diesen Druck hat, dass eine anschließende Karriere ihr wegbrechen könnte. Sie hat genug Geld gemacht. Sie hat, denke ich mal, auch einen Status erreicht, wo sie mit ihrem Namen immer Geld verdienen kann. Immer so viel Geld, dass sie davon leben kann. Da bin ich mir relativ sicher. Wenn Ronda Rousey morgen einen Gym aufmacht, wo nur ihr Name draufsteht, sie muss noch nicht mal Unterricht da geben, wird sie so viel Geld verdienen können, um davon leben zu können. Und von daher ist dieser Erfolgsdruck, ja, mit so Deals wie WWE und so, das ist, glaube ich, nicht so in ihrem Fokus. Sie möchte natürlich nicht nochmal so blamiert werden wie gegen Holly Holm. Aber Ronda Rousey ist es aus meiner Sicht gewöhnt, mit Druck umgehen zu müssen. Ja, also gerade die Judo-Geschichte und so. Man muss sich das mal vorstellen, was es bedeutet, für eine Kämpferin bei Olympia zu sein. Ja, Ronda Rousey war die ersten Olympischen Spiele, bei denen sie dabei war? War das 2000 war Athen 2000? Also ich glaube, ihre ersten Olympischen Spiele waren in Athen. Und da ging sie nicht so als große Hoffnung für die Amerikaner ins Rennen. Aber danach bei den zwei anderen Olympischen Spielen, ich hoffe, ich bringe das jetzt gerade nicht durcheinander, war sie immer so eine Medaillenhoffnung. Und bei so Olympischen Spielen ist es so, du hast nur alle 4 Jahre die Möglichkeit, da wirklich was zu reißen. Und ich denke, dass der Druck noch höher ist. Weil wenn du da verkackst, wenn du nur einen einzigen Kampf verkackst, bist du 4 Jahre weg von der Bildfläche. Und das kann dich wirklich fertig machen. Bei MMA hast du immer noch die Möglichkeit zu sagen, ich kämpfe in 2-3 Monaten wieder. Und wir wissen alle, wie es bei MMA ist. Wenn sie, nehmen wir mal an, sie verliert wirklich gegen Nunes. Ich gehe davon aus, dass sie dann ihre Karriere beenden wird. Aber lass uns mal rumspinnen und sie kämpft weiter. Sie kämpft für 2 weitere Jahre und gewinnt danach einen Aufbaukampf. Dann von mir aus nochmal einen Kampf. Ich sag jetzt einfach, welche Namen. Das ist wurscht. Ketsingano besiegt sie dann. Und dann gibt's einen Titelkampf gegen, es fällt mir, Valentina Shevchenko, so, weil die halt den Titel bis dahin hat und sie gewinnt den Titel wieder. Dann wird keiner großartig darüber sprechen, ob sie mal gegen Holm und gegen Nunes verloren hat. Also die Möglichkeit, 2 Niederlagen wieder wettzumachen, sind hier einfacher zu realisieren, als bei den Olympischen Spielen zu verkacken. Das heißt, ich glaube, dass sie mit Druck in gewisser Weise umgehen kann, aber sie ist trotzdem ein sehr emotionaler Mensch, definitiv. Aber ich glaube, dass sie mit dem Druck umgehen kann. Man traut ihr da zu wenig zu. Weil den Druck, diesen enormen Erfolgsdruck, hat sie eigentlich schon lang. Ja. Und auf ihren Schultern wurde die Bantamweight Division, die Women's Bantamweight Division in der UFC aufgebaut. Ja. Also wenn sie da verloren hätte gegen Liz Camouche, das wäre nicht gerade förderlich gewesen für die komplette Idee Women's MMA, jedenfalls nicht für den Mainstream. Für uns Hardcore-Fans natürlich. Wir wussten, dass Liz Carmouche großartig ist, dass Sarah Kaufman und Misha Tate großartige Kämpferinnen sind. Aber Ronda Rousey brauchte es, um Women's MMA Mainstream-fähig zu machen. Also auch da hat sie schon den Druck gehabt. Dann gegen Betch Kohea in Brasilien. Also sie kennt diese Drucksituationen. Und ich kann mir vorstellen, dass sie damit deutlich besser umgehen kann, als viele ihr zutrauen. Also von daher, ja, Andi schreibt, Ronda gegen Nunes geht über die volle Distanz. Das glaube ich nicht. Ich denke, der Kampf wird definitiv vorzeitig zu Ende sein. Aber wenn es über 5 Runden geht, warum nicht? Johnny schreibt, er setzt auf Nunes. Jens, ich glaube, er geht nur eine, maximal 2 Runden. Ich denke auch so, in den ersten 3 Runden wird das Ding durch sein. Entweder Ronda reißt ihr den Arm ab oder Nunes knockt sie aus. Man darf Amanda Nunes Jiu-Jitsu nicht außer Acht lassen. Nunes hat Power, gar keine Frage. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass da, wo Nunes hinhaut, kein Gras mehr wächst. Also man kann sich schon auch Treffer fangen von Amanda Nunes, ohne gleich zu Boden zu gehen. Aber ich gebe natürlich jedem recht, der sagt, dass Amanda Nunes die beste Möglichkeit darin sehen dürfte, Ronda Rousey auszunocken. Aber Amandas Jiu-Jitsu ist auch wirklich gut. Muss man definitiv sagen. Im Endeffekt kommt es darauf an, ob es Ronda Rousey gelingt, in den Clinch zu kommen. Das ist, denke ich mal, das A und O für diesen Kampf. Ronda muss diese Clinch-Situationen zustande bringen, aber darf sich dabei auch keinen Treffer fangen. Das ist, es ist schwierig. Es ist ein schwieriges Unterfangen. Und was interessant sein wird, ist, wenn Ronda dann wirklich einen harten Treffer kassiert, vielleicht sogar kurz Sternchen sieht, wie sie dann damit umgeht. Das ist das Interessante. Weil getroffen werden heißt ja nicht gleich den Kampf zu verlieren. Aber sie kann mental in dem Moment einen schwereren Treffer einstecken, als der eigentlich, ja, physische Folgen hat. Ja, also das ist auch nochmal wirklich interessant zu sehen. Und das sind so Sachen, die kann man eigentlich jetzt noch überhaupt nicht beantworten. Ja, also es kann sein, dass sie so ein Momentum entwickelt und sagt, nein, diesmal gehe ich hier nicht unter, sondern ich beiße auf die Zähne. Es kann aber auch sein, dass sie sagt, fuck, es läuft genauso wie gegen Holly Holm und das Ding ist durch. Es ist wirklich schwer zu beantworten. Und das macht es natürlich so interessant. Andi schreibt, Cruz ist einfach so gut mit seinem Footwork und Cruz hat Botox in den Sohlen. Botox? Aber Cody hat das Hintergrundwissen von Faber. Ja gut, das hat nichts zu sagen. Also ich bin der Meinung, dass es heutzutage auf Championship-Niveau, ähnlich wie zum Beispiel auch im Fußball, kaum noch Geheimnisse gibt. Also wir werden jetzt hier nicht einen komplett anderen Dominic Cruz sehen. Man weiß, was Dominic Cruz zeigen wird. Man weiß ungefähr, was Cody Garbrandt zeigen wird. Und man kann sich relativ gut darauf einstellen. Ich denke mal, weiter unten auf der Karte, ja, oder so Geschichten wie mit Michelle Waterson, die lange Zeit nicht kämpft und plötzlich statt Orthodox als Southpaw antritt. So Sachen gibt's natürlich auch noch, aber auf diesem ganz, wirklich auf dem höchsten Niveau ist eigentlich relativ klar, was dein Gegner aufs Tableau werfen wird. Also das kann man abschätzen. Es ist hier die Kunst, das muss man halt einfach auch sehen, Dominic Cruz ist der Kämpfer, der am wenigsten getroffen wird. Und das ist, wenn du es jetzt mit dem Boxen vergleichst, ein Kandidat wie Floyd Mayweather, der hat nie verloren. Das gibt halt auch einen Grund, warum der nie verloren hat. Und bei Cruz muss man ehrlicherweise sagen, er hat einmal gegen Faber verloren, via Submission, hat sich da ein bisschen blöde angestellt, muss man ehrlicherweise sagen. Wenn man den Kampf mal ausklammert, was man nicht kann, denn es war eine legitime Niederlage, aber wenn man das mal macht, ist er halt auch unbesiegt mit enorm wenig Treffern, die er sich gefangen hat. Also das ist schon ein sehr, sehr intelligenter Kämpfer, der sich auch immer wieder auf seine Gegner besser einstellt, als die Gegner sich auf ihn einstellen, hat man das Gefühl. Und das gibt ihm immer so einen kleinen Vorteil. Und es frustriert mit Sicherheit, wenn du die Power eines Garbrandt hast, aber nie ins Ziel triffst. Das frustriert. Gerade so einen jungen, aufmüpfigen Typen. Ich meine, der Garbrandt ist so ein typischer Bully. Ganz ehrlich, das ganze Team Alpha Male sind eigentlich so Typen, die auf dem Schulhof die ganze Zeit irgendwelche Leute blöde anmachen. Da bin ich mir sicher. Das sind alles solche Vögel, so möchte gern, so Bluffer hat man die früher genannt, als ich noch jung war. Aber ich mag die Alpha Male Leute aus dem Grund, weil sie halt tolle Kämpfe bieten. Also das möchte ich noch dazu sagen. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass sie irgendwie scheiße sind oder irgendwas. Andi schreibt, ich werde volle Distanz. Was? ich werde volle Distanz nur wegen der Quote spielen. Aber da geht's, glaube ich, nochmal. Oh no. Ich sehe ja gerade, Johnny Hendricks, 173,5. Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Okay. Okay, dann bleibe ich dabei, dass Johnny Hendricks seinen Kampf verlieren wird. Andy, aber denke auch, dass er unter 3 Runden bleibt. Jetzt, das ist das Problem beim Chat. Jetzt reißt das Ganze so ein bisschen aus dem Kontext. Weiß jetzt nicht genau, was sich das bezieht. MMA-Guerilla. Hallo, Ricky. Hallo, MMA-Guerilla. Schrei ich zurück. Johnny schreibt, Leute, schaut mal auf meiner Insta-Seite vorbei. Mache MMA-Bilder mit Photoshop, würde gerne eure Meinung hören. Instagram, Creativeronin, Veronin. Oder Voronin, nee, Veronin. Ich kann das hier gar nicht richtig lesen, das ist immer alles so klein. Ich muss das mal größer machen. Wie macht man das hier größer? Ich hoffe, jetzt stürzt nichts ab. Ah, das war der Falschknopf. Jetzt wird's größer, mein Chat. Super. Das ist echt das Problem bei dem Chat, dass der so weit weg ist, dass ich gar nicht richtig manche Worte lesen kann. So, was war jetzt hier mit dem Instagram-Account? Da müssen wir nochmal kurz zurückgehen. Also schaut mal beim Johnny vorbei, der mit MMA-Bilder so ein bisschen Schabernack treibt. Creative Ronin, würde ich das aussprechen, jetzt wo ich es richtig lesen kann. Creative Ronin. So, guckt mal vorbei bei Instagram. Jens schreibt, Micha Tate meinte, sie hat noch nie so eine hart schlagende Gegnerin gehabt wie Nunes. Und Micha hat Erfahrung, ja. Micha hasst aber auch Ronda Rousey. Und ich behaupte einfach mal, dass Micha allein schon aus dem Grund, dass wenn Amanda Nunes Ronda Rousey ebenfalls besiegt, ja, könnte Micha immer sagen, ja, Amanda Nunes hat ja nicht nur mich besiegt, sondern auch Ronda Rousey. Allein aus diesem Grund könnte ich mir schon vorstellen, dass sie so eine Aussage tätigt, ja. Für sie wäre es natürlich doof, wenn Ronda Amanda Nunes jetzt relativ leicht in der ersten Runde wegknüppelt, dann mehr oder weniger rutscht sie dann in der Hierarchie der großartigen MMA-Kämpferinnen noch weiter zurück. Und ja, die beiden mögen sich einfach nicht. Und ich hätte jetzt, es kann natürlich gut sein, dass Amanda Nunes wirklich die Frau ist, die am stärksten zuschlagen kann. Ja, ist gut möglich, aber ich mache ein Fragezeichen dahinter und ich lasse mich jetzt hier nicht von Ronda Rouseys größten Erzfeind irgendwie sagen, wie stark die Gegnerin haut oder nicht. My Name Versus schreibt, wow, das mit dem Botox hört sich mega absurd an. Was sagst du dazu, dass Goldie uns verlässt? Ja, ich hab's ja schon gesagt, ich kann damit leben, ist halt so. Es ist ein Stück weit Tradition, die uns da verloren geht. Wenn John Anik nur bis Juli diesen Posten einnimmt, kann ich damit leben. Ansonsten bin ich der Meinung, dass wir spätestens in sieben Monaten schon so ein bisschen uns wieder nach Goldberg sehen werden. John Anik bei jedem Pay-Per-View und bei jeder Fox-Card, das ertrage ich irgendwie nicht so richtig. So, Andy schreibt, ich find's auch absurd, hier geht's nochmal um Cruz Botox Fußspritzen, da muss ich mich nochmal rein nerden, das habe ich gar nicht mitbekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also auch Ray Borg schafft das Gewicht nicht 130 Pfund. Gerade eben habe ich noch davon gesprochen, dass er momentan viele, viele andere Dinge um die Ohren hat. Das bestätigt das Ganze hier noch, dass er sich halt nicht voll und ganz auf seinen Weight Cut konzentrieren konnte und jetzt mit 4 Pfund drüber gegen Luis Smolka antreten muss. So. Haunted Housie schreibt ja auch noch jemand. Gut, der Chat ist bedient, kann man sagen. Ich habe eigentlich auch soweit alles gesagt. Hier nochmal dahin. Ah nein, ich habe noch nicht alles gesagt. Was ganz Wichtiges habe ich nämlich vergessen. Ich muss mich nämlich bedanken beim Jens. Ich weiß nicht, ob es der Jens ist, der jetzt hier auch im Chat ist. Wenn es so der Fall ist, dann vielen Dank, Jens, für deine Spende. Er hat mir über PayPal ein kleines Weihnachtsgeschenk gemacht. Der Tobias hat mir, währenddem ich hier live podcaste, ein kleines Weihnachtsgeschenk gemacht und hat eine kleine Spende mir geschickt. Ich wollte eigentlich jetzt während meines Urlaubs dafür sorgen, dass der Hintergrund ein bisschen ansehnlicher wird. Das Problem ist, wie gesagt, ich habe keinen Urlaub, deswegen konnte ich dafür nicht sorgen. Auf was ich hinaus will, ist das ganze Spendengeld, diese unheimlichen Summen, also das Spendengeld fließt wirklich zu 100% in dieses Podcast-Projekt. Ich habe mich ganz bewusst dafür entschieden, bei YouTube keine Werbung einzublenden oder so, weil ich finde es einfach bescheuert, wenn jemand mit weit unter 10.000 Klicks Werbung bei seinen Videos schaltet, ist meine Meinung. Also ist natürlich jedem selber überlassen, aber ich bin der Meinung, da geht so wenig Geld oder kommt so wenig Geld rein, dass man die paar Leute, die einem dazu sehen, nicht noch damit belasten muss, da alle 5 Sekunden irgendwelche Werbung wegzudrücken. Das nervt nur. Aber diese Spenden helfen mir enorm, weil du hast halt Serverkosten, die liegen bei 250 Euro im Jahr, auf Phonik, die Audioarbeit immer für mich so ein bisschen übernehmen, kostet 10 Euro im Monat. Ja, also es ist toll. Also da möchte ich mich einfach und kann mich auch nur bedanken an bei Tobias und bei Jens. Vielen, vielen, vielen Dank. Überhaupt bedanke ich mich bei euch. Da fehlen mir so ein bisschen die Worte. Ich bin wirklich verblüfft, dass dieses Ricky MMA-Ding besser funktioniert, als ich mir das hätte vorstellen können. Denn als ich MMA Radio eingestellt habe, war für mich nicht ganz klar, ob dieses Ricky MMA-Konzept aufgehen würde. Ich kann sagen, ich hatte noch nie so viel Spaß bei einem Podcast-Projekt oder auch jetzt Videostream-Projekt wie jetzt mit Ricky MMA. Es ist einfach toll. Mein großer Wunsch war, als ich mit Ricky MMA begonnen habe, auf Twitter 150 Follower zu haben zum Ende des Jahres. Jetzt sind wir bei 110 und ich kann euch sagen, es ist völlig egal, es könnten auch 50 sein. Ich würde mich einfach nur freuen, weil es ist eine tolle Community, es ist eine kleine Community, aber man kennt fast jeden, der so was retweetet, was liked, bei den Chats dann immer dabei ist. Es macht einfach enorm viel Spaß und ich habe mir auch vorgenommen, noch ein paar Sachen neu dazuzunehmen im neuen Jahr, aber ich möchte nicht mir selber das Problem machen, dass ich zu viel anbiete. Ja, also man muss dann Zeit investieren und umso mehr Zeit du in was investierst, umso sehr saugt das natürlich Energie und kann dann dazu führen, dass du irgendwann keine Kraft mehr hast, das Projekt voranzutreiben. Deswegen, für mich ist das Wichtigste, dass ich donnerstags 17:30, 18 Uhr meine Live-Chats abhalten kann und Zusatzcontent ist geplant und wir gucken mal, was raus wird. So, also vielen, vielen Dank fürs Liken, fürs Sterne vergeben, fürs Daumen hoch machen, abonnieren oder sonst irgendwas. Vielen Dank, dass ihr einfach nur zuschaut und euch am Chat beteiligt. Ja, mehr möchte ich dazu nicht sagen. Wäre ein schönes Schlusswort gewesen, wenn nicht der Johnny hier schreiben würde. Ricky, nur eine Frage. Was machst du beruflich, wenn ich fragen darf? Du darfst fragen, lieber Johnny. Ich möchte es mal so ausdrücken. Ich bin dafür zuständig, dass Garantiefälle beim großen Stern nicht im Sande verlaufen. So kann ich es mal ausdrücken. Ich finde, in Deutschland ist das Ganze noch etwas schwach. Um was geht's denn? Wie wäre es mit Live-Interviews und so weiter? Also, MMA Guerilla meint, glaube ich, dass in Deutschland einfach das ganze Podcasting ringsrum um die MMA-Geschichte noch nicht die Dimensionen erreicht hat, die es in den USA und in anderen Ländern hat. Das liegt natürlich daran, dass das Ganze hier nicht so populär ist. Ja, Interviews, ich habe das mal eine Zeit lang probiert, als ich noch MMA-Radio gemacht habe. Und das Ding ist, also ich mag das mit Leuten zu sprechen, nicht in dieser klassischen Interview-Ansprechhaltung, wie denkst du, wird dein nächster Kampf laufen und so, sondern einfach ein Gespräch führen. Das finde ich als Interview auch viel interessanter. Das Problem ist für mich nur, wenn ich auf Englisch so ein Gespräch halten muss, finde ich nicht so richtig ins Gespräch, weil ich halt ständig nachdenken muss, was ich jetzt wie auf Englisch sagen muss und was hat der Kämpfer oder die Kämpferin mir jetzt gerade gesagt. Und man kommt irgendwie nie so richtig eng in Kontakt. Skype ist noch mit dabei, also das darf man auch nicht vergessen, wenn man den oder das Gegenüber nicht sieht. Das ist für mich nicht die richtige Lösung. Und bei den deutschen Kämpfern ist eigentlich nur Peter Sobotta derjenige, der mich reizen würde, ja, als Gesprächspartner. Und von daher, vielleicht frage ich den mal irgendwann an, aber andererseits, ich habe das mal bei Nick Hain gemacht, eben zu der Zeit, als ich noch so Interviews versucht habe zu führen. Und da habe ich keine Antwort gekriegt, das ist mir dann auch zu doof. Deswegen, nee, Interviews ist nicht das richtige Konzept. Ich kann dir mit dem Englisch-Part helfen. Also es ist nicht so, dass ich kein Englisch verstehe oder kein Englisch sprechen kann. Es geht mir wirklich um, wenn du mit jemandem sprichst, einfach ein Gespräch führst, baust du ja eine gewisse Beziehung zu demjenigen auf. Und das ist schon schwer, wenn dir Skype oder wenn Skype dazwischen steht. Ja, also das ist einfach schon ja ein Problem, wenn du nicht die Gestik und Mimik deines Gesprächspartners siehst. Wenn du dann noch die Sprachbarriere hast, wirst du nie so ein, ich nenne es jetzt intimes Gespräch, ich ja, zustande bekommen, wie wenn du deine Muttersprache oder wenn du in deiner Muttersprache sprichst und wenn du dein Gegenüber siehst. Und das ist so mein Problem. Und ich denke mir, es gibt so viele Podcasts und so viele Streams, Videos, alles Mögliche, die Interviews bringen, und das sind tolle Interviews. Und warum soll ich jetzt einen schlechten YouTube-Kanal machen mit schlechten Interviews? Das ist halt so das Ding. Also, wenn ich was mache, versuche ich es so zu machen, dass ich denke, es wäre gut. Und bei den Interviews denke ich, dass die meisten oder viele besser sind als ich. Und von daher, ja. So. Ich finde es sehr gut, was du machst. Das geht runter wie Öl. So, mir geht es auch. Podcast auf Deutsch gibt. Ja, also ich habe, wie gesagt, dieses Podcast-Thema, deutsche MMA-Podcasts und so, habe ich über Jahre hinweg gemacht. Seit 2012 mache ich im Endeffekt einen deutschen MMA-Podcast. Es gibt nur wenige Gesprächspartner. Von denen sind dann auch nur wenige für mich geeignet. Man braucht ja auch hier eine gewisse Chemie. Oder, oh Gott, ich habe Chemie gesagt. Natürlich Chemie. So ist es richtig. Und die hätte ich mit so jemanden wie André Peschke, aber ich kann mir natürlich vorstellen, dass André Peschke momentan mehr Interesse hat, ein 12.000-Euro-Projekt nach vorne zu treiben, als einen Podcast anzufeuern, der gerade mal 200 Downloads hat. Aber ich kann euch sagen, ich habe oder stehe weiterhin im Kontakt mit André, und es wird definitiv auch wieder im Rahmen des Ricky-Podcasts Reviews und aktuelle Meinungen zum Thema MMA geben mit Peschke und mir. Aber er ist halt nicht, oder er steht halt nicht zur Verfügung für regelmäßige Podcasts, sprich wöchentlich, zum Thema MMA. Gut. Ach ja, Arthur möchte mir was schenken. Arthur, schenk mir einfach deinen Daumen nach oben auf YouTube. Das wäre das Schönste für mich. Hast du ja einen Schleimbolzen, oder? Gut, Leute, also ich wünsche euch allen einen tollen Rutsch ins neue Jahr. Feiert schön. Ich werde das. Übrigens, ich feiere Silvester mit einem Kickbox Black Belt, also schwarzer Gürtel im Kickboxen und im Karate. Und das Interessante ist, dass er immer von mir wissen will, was so im MMA-Bereich abgeht. Und mir dann oft Dinge erklärt, die ich dann nicht verstehe, so was ja Kampftechniken angeht und so. Das ist immer sehr unterhaltsam, vor allem, weil unsere Frauen immer tierisch genervt davon sind, dass spätestens nach 30 Minuten das Apple TV angeht und wir uns UFC-Kämpfe angucken und die dann analysieren. Eigentlich wäre das mal die richtige Art und Weise, einen deutschen MMA-Podcast zu machen. Ich stelle eine Kamera auf und unterhalte mich mit ihm über die Kämpfe, die wir angucken. Aber ja, auch das passiert zu selten, muss man ganz ehrlich sagen. Also, vielen Dank, guten Rutsch. Wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Ich suche hier noch die Ausgangstaste und habe sie jetzt gefunden. Mein Gott, sehe ich müde aus. Podcast-Freunde, ihr seid noch da. Euch wünsche ich natürlich auch ganz, ganz tolle Weihnachten, hätte ich beinahe gesagt. Aber eigentlich meine ich einen guten Rutsch. Ja, ihr seid am längsten dabei von allen, also länger als die YouTube-Freunde. Und ich möchte mich bei denen bedanken, die MMA-Radio schon ja, runtergeladen haben, sich das angehört haben und jetzt dabei geblieben sind bei Ricky MMA. Ihr könnt mir immer wieder helfen mit einer 5-Sterne-Bewertung bei iTunes, auch wenn ich jetzt gesehen habe in meinen Statistiken, dass nur 5% meiner Hörer den Podcast über iTunes beziehen. Das hat mich überrascht. Solltet ihr Teil dieser 5% sein und noch nicht bei iTunes mir eine Bewertung gegeben haben, dann macht das doch noch bitte. Ansonsten verabschiede ich euch jetzt ins neue Jahr. Tschüss. Oh, wer es bis hierhin durchgehalten hat, der kriegt auf jeden Fall mal einen extra Applaus. Den könnte ich jetzt vielleicht einspielen. Ich hoffe, man hört ihn. Ja, nochmal der Hinweis, sollte euch das gerade eben Gehörte irgendwie ein bisschen gefallen haben und ihr denkt jetzt, Mensch, der Podcaster, der verdient mehr als nur meinen Download, meinen Retweet, meinen Like oder meinen Daumen nach oben. Der Podcaster verdient mal ein Geschenk. Dann geht doch einfach auf nonpg.de/Dankeschön. Da biete ich die Option Wishlist, also Amazon Wishlist und PayPal-Konto an. Da könnt ihr mich unterstützen in Form einer kleinen Geldspende oder eben eines kleinen Geschenks, sage ich jetzt mal. PayPal könnt ihr auch unter paypal.me/RickyPalm erreichen.